die noch relativ leicht zustande kommt, weil sie nur eine kämpferische und antifaschistische Basis erfordert und natürlich auch bestimmte Prinzipien der Zusammenarbeit. Handelt es sich um einen Zusammenschluss, zum Beispiel um ein mittelfristiges Ziel, zum Beispiel die Verhinderung der Einführung von Fracking in Deutschland, was eines der zentralen Probleme der Umweltfrage werden wird in den nächsten Jahren, dann ist dazu schon eine einheitliche Bewegung nötig, mit mittelfristigen Zielen, die auch eine entsprechende Organisationsform haben muss. Für die Einheit für einen revolutionären Kampf, zu unserer möglichen Ausbeutung und Unterdrückung, zum Sturz des Imperialismus oder zum Aufbau des Sozialismus, brauche ich schon eine revolutionäre Partei, die eine eindeutige weltanschauliche Grundlage hat, die mit einer klaren Strategie und Taktik ausgerichtet ist und die eine einheitliche ideologisch-politische Linie hat. An so eine Einheit sind natürlich heute die höchsten Anforderungen gesetzt. Also, wobei man sich das landläufig ja nicht so vorstellen kann, dass in so einer Partei dass keine eigenen Meinungen gibt oder sowas. Das ist der demokratische Zentralismus, der ist ja eine sehr lebendige Angelegenheit und ein vielfältiges Problem. Wir haben zum Beispiel jetzt das Buch rausgegeben, Katastrophenalarm zu dem Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur. Da hat praktisch die ganze Partei mit dran gearbeitet an diesem Buch. In der letzten Schlief haben 120 Leute mitgearbeitet. Und das war ein ganz demokratischer Prozess. Als das Buch fertig war, haben es nochmal über 100 Leute gekriegt. Die haben dann nochmal 3000 Anträge geschrieben. Da muss das ganze Buch wieder überarbeitet werden. Man muss natürlich wieder gekürzt werden, damit die 300 Seiten eingehalten werden. Ich will nur sagen, wie das bei uns läuft. Man, Einheit von Demokratie und Zentralismus heißt die Entfaltung der demokratischen Initiative, um dann zu einem einheitlichen einer einheitlichen Sache zu kommen, wie zum Beispiel zu einer Linie, wie sich die Umweltbewegung heute und in Zukunft weiterentwickeln wird, um diese Menschheitskatastrophe zu verhindern. Strategisch gibt es zwei grundlegende Richtungen in der Arbeiterbewegung. Und ich gehe jetzt mal von der Arbeiterbewegung ein. Die reformistische und die revolutionäre Richtung. Der reformistische Flügel der Linken strebt eine Reformierung des Kapitalismus an. War Verbesserungen, was weiß ich, war Zügel gegenüber den Banken oder was weiß ich was. Er sucht dafür die Einheit, zumindest mit den reformwilligen Teilen der Bourgeoisie. Das wiederum, dafür stehen zum Beispiel die Linken in den Grünen, die Linken in der SPD oder auch die Mehrheit der Linkspartei. Also auch Parteien, die auf Bundesebene schon lange das Geschäft der internationalen Monopole mitbetreiben, wenn sie in Regierungen sitzen und das mit linken Phrasen garnieren. Beispiel für diesen reformistischen Kurs ist meines Erachtens momentan die Einheit mit der Bourgeoisie, das ist momentan, was in Thüringen passiert. Also die, da wird also um die Einheit willen doch relativ viel Zugeständnisse gemacht. Ich stehe dagegen von revolutionären, man muss sich auch im Land drüber sein, wenn man mit der Bourgeoisie Einheit macht, dann kann man natürlich nicht gleichzeitig Einheit mit den anderen Teilen der Linken machen, weil die das nicht machen. Ne? Das macht die Bourgeoisie nicht. Wenn die Bourgeoisie sagt, ich mache mit euch eine Einheit, ich gebe euch eine Einheit, dann fordern die immer, sich abzugrenzen von den Revolutionären, von den Stalinisten, von den Maoisten, von den Radikalen und von den Autonomen oder was weiß ich was alles. Ihr kennt das alles. Und das ist immer ein Problem. Wir haben das jetzt gerade erlebt bei Opel in Bochum. Wir kämpfen dort auch seit 2 Jahren gegen diese Stilllegung. Und dort ist es uns nicht gelungen, diese Linken zusammenzuschließen. Es gab bei Opel Bochum in den letzten 50 Jahren 50 selbstständige Streiks, also nicht gewerkschaftlich organisiert. Aber diesmal am ersten Mal die sogenannten Linken, links um die Linkspartei, nicht mitgemacht bei diesem Streik. Und die Arbeiter, die haben zwar ein paar Mal abgestimmt, wollten immer streiken, aber das hätten sie dann mit der MLPD machen müssen, so war das Bewusstsein noch nicht hoch genug. Also wenn die anderen haben gesagt, da kannst du nichts dran machen, wir machen dann bessere Prämien, suchen Prämien, und da kam keine Einheit raus, weil entweder arbeitest du mit den Kapitalisten zusammen oder arbeitest gegen die Kapitalisten. Da gibt es eigentlich eine schlechte Einheit für so zwei so Richtungen. Ne? Also ich will dir nochmal darstellen, das ist einfach keine theoretische Frage, sondern da muss erstmal ein praktischer Zusammenhang hergestellt werden. Zur Schaffung einer weltweit überlegenen Kraft aller Unterdrückten in der Welt oder auch überall, das ist immer die Grundfrage der Einheit. Wie komme ich zu einer Überlegenheit? Wie schaffe ich denn, den mächtigen Gegner zu besiegen? Dazu muss ich eine Einheit herstellen, dazu muss ich Kompromisse durchführen, da muss ich mit anderen zusammenarbeiten. Ja? Und da ist es auch wichtig, dass wir lernen, in verschiedenen Formen zusammenzuarbeiten. Die Kommunisten waren nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland Vorreiter einer einheitlichen Gewerkschaftsbewegung. Sie haben ihre selbstständigen kommunistischen Gewerkschaften abgeschafft, die sie noch in der Weimarer Republik hatten. Wenn ich nach Indien gucke, da wäre ich bald verrückt. Ne? Da ist ein 11 Dachverbände, da hat jede Partei eine Gewerkschaft, jede Partei eine Frauenorganisation, jede Partei einen Jugendverband. Da kommt nichts zustande. Das Ergebnis ist, sind 4% organisierte Gewerkschaftsmitglieder in einem bei 300 Millionen abhängig Beschäftigten. Die kommen auch überhaupt nichts mehr. Ne? Und der Streik letztes Jahr mit 22 Millionen Inder gegen die neuen Arbeitsgesetze, da wurde von 22 Millionen Indern durchgeführt, aber da waren nur 20% gewerkschaftlich organisiert. Das ist für die gar nicht mehr interessant. Also ich will nur sagen, man muss nämlich eine Einheit haben, die auch steht. Ich bin seit 4 Jahren Hauptkoordinator der ICOM. Das ist eine Einheit zwischen revolutionären Parteien und Organisationen für die praktische Zusammenarbeit. Da sind 47 Organisationen drin, die Millionen von Mitgliedern vertreten in 4 Erdteilen. Das sind die Kräfte und Organisationsformen dort. Da ist also wichtig, dass man, wenn man so eine Einheit eingeht, auch weiß, dass man so eine richtige homogene Einheit nicht haben kann. Deswegen hat zum Beispiel diese E-Corps einen koordinierenden Charakter. Der ist für die praktische Zusammenarbeit da. Da gibt es bestimmte Prinzipien, Mindestanforderungen ideologisch-politischer Art, aber das ist beschränkt. Ja, dass man zum Beispiel für eine Revolution ist, wo der Staatsapparat zerschlagen werden muss, dass man auch für die Diktatur des Proletariats ist, dass man auch bestimmte ideologische Richtungen akzeptiert. Diese ICOR besteht zum Beispiel aus sechs verschiedenen Strömungen. Was sind die sogenannten Maoisten drin, die also meinen, dass man einen lang anhaltenden Volkskrieg in der ganzen Welt führen müsse. Das sind Marxisten-Leninisten drin, die Mao Zedong-Ideen für richtig finden, wie wir, aber nicht der Meinung sind, dass man die chinesische Revolution zum Beispiel auf Deutschland übertragen kann. Das ist etwas unsinnig. Da gibt es aber auch Leute, die den Mao Zedong abgelehnt haben. Ne? Dann gibt es aber auch Gruppierungen, Che Guevaristischen Gruppen, vor allem in Lateinamerikas. Und dann gibt es natürlich auch Gruppen, die jetzt aus Osteuropa vorankommen. Da sind also 9 Parteien dabei, die abgespalten haben von den ehemaligen Herrschaftsparteien in Osteuropa und die Parteien neu aufbauen auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus. Die sind also auch, und so muss man sich irgendwie einig werden in der Praxis, und in 80% sind ja einig, und da gibt es Prinzipien, dass man 80% der Mehrheit braucht, um gemeinsame Aktionen zu machen, aber man hat auch das Recht, sich zu enthalten, wenn man nicht einverstanden ist. Das ist nicht so, dass da jeder alles durchführen muss, und es sind bestimmte Prinzipien der Zusammenarbeit, und es gibt gleichzeitig einen Diskussionsprozess, um diesen Einheitsprozess voranzutreiben. Das heißt, man muss bei jeder Einheit Prinzipien finden, die für jede Stufe der Einheit möglich ist. Wir brauchen Zusammenschlüsse, aber wir müssen auch sehen, wir müssen die Stufe unterscheiden, ob das eine Partei ist, ob das eine Bewegung ist, ob das eine Aktion ist oder ob das eine. Dazu muss man genau unterscheiden. Man braucht alles, man braucht eine klare Partei, man braucht aber auch breite Bewegungen, die in einem gegenseitigen Respekt auf Augenhöhe und demokratisch, aber verlässlich zusammenarbeiten. Gut, damit. Vielen Dank erstmal. Dann kommen wir zu Paul. Ja, schönen guten Abend. Herzlichen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, herzlichen Dank für die Einladung. Ich will das Thema ein bisschen anders angehen. Also mein Vorredner hat natürlich recht, wenn er sagt, der Begriff links ist vergleichsweise unbestimmt. Das ist ein Begriff aus der politischen Gesäßgeografie, also ausgehend vom französischen Parlament nach der Revolution. Insofern müssen wir das inhaltlich definieren. Wenn es um linke Einheit geht, dann kann das für mich zunächst mal eigentlich nur meinen, eine linke Einheit gegen das Kapital. Also das ist in gewisser Weise die Voraussetzung, beziehungsweise gegen den Staat, also den bürgerlichen Staat. Das sind die beiden Punkte, die hier, glaube ich, herausgearbeitet werden müssen. Ich will aber jetzt ein bisschen eingehen auf die historische Situation, in der wir heute leben, weil die muss man natürlich als Hintergrund in Betracht ziehen, um überhaupt dieses Thema sinnvoll diskutieren zu können. Wir haben nämlich heute ein ganz eigenartiges Paradox. Das Paradox besteht darin, dass es niemals zuvor in der Weltgeschichte ein, in Anführungszeichen, weil der Begriff kennt ja, Proletariat gegeben hat, was größer war. Wir haben inzwischen über 1 Milliarde Menschen, die Proletarier sind. Damit will ich das andere Problem, nämlich dass nach wie vor die Hälfte der Menschen Bauern oder Bäuerinnen sind und so weiter, jetzt nicht, also als, das ist sehr bedeutend, will ich aber jetzt nicht hier behandeln. Wir haben also das größte Proletariat in der Geschichte der Menschheit, aber wir haben gleichzeitig die Situation, dass heute das Klassenbewusstsein, von rühmlichen Ausnahmen abgesehen, mit das geringste Klassenbewusstsein, also des Proletariates, ist seit über 100 Jahren. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass die beiden Hauptströmungen, die sich in der Arbeiterbewegung herausgebildet hatten, zunächst mal die Sozialdemokratie und danach mit der Spaltung 1917 und den Übergangsprozessen in der Sowjetunion bis etwa 1929, die stalinistische Strömung, dass diese beiden Strömungen historisch bankrott gemacht haben. Das ist eine ungeheure Last für die Situation, die wir heute haben. Wenn ich sage, historisch bankrott gemacht haben, dann sehen wir, dass die Sozialdemokratie heute in fast allen Ländern, in denen sie an der Regierung ist, im Grunde als Schwanz des Hundes, nämlich der neoliberal ausgerichteten Kapitalistenklasse agiert. Bestes Beispiel ist der Niedergang der PASOK, die ja mal eine relativ linke Partei in Griechenland gewesen ist. Also was da heute sozusagen über ist, das ist zum Kotzen in gewisser Weise. Aber wir müssen nur unsere SPD angucken, in welchem Zustand die sich heute befindet, um zu sehen, dass also hier im Sinne linke Einheit, linke Kämpfe, soziale Kämpfe im Grunde fast nichts mehr zu erwarten ist. Die zweite Situation, nämlich die Entwicklung in Osteuropa, ist ähnlich dramatisch. In Osteuropa ist ja unter Jelzin und den Intellektuellen, die sich da herausgebildet hatten in den verschiedenen Clubs, ein Neoliberalismus durchgezogen worden, den man sich schlimmer nicht vorstellen kann, sodass inzwischen sich der größte Teil des früher staatlichen Eigentums in den Händen der sogenannten Nomenklatur, die sich zu einer Oligarchie umgewandelt hat, befindet, die also zu den reichsten Kapitalisten gehören, die es weltweit gibt. Ähnliches gilt im Übrigen auch für China. Es ist wenig bekannt, dass die Führungsschicht der KP in China aus Milliardären besteht, die ja angetreten sind sozusagen unter der Flagge der sozialen Gleichheit. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, wir haben heute eine Situation, in der die sozialistische Utopie, nämlich die Notwendigkeit für die große Mehrheit der Bevölkerung, den Kapitalismus abzuschaffen und durch ein System einer sozialistischen Demokratie zu ersetzen, dass diese Vorstellung weitgehend verschüttet ist. Und wir können also sagen, dass jetzt die Einheit der Linken in zwei Richtungen unbedingt gefördert werden muss. Die zwei Prinzipien wären, es ist notwendig, alle Aktionen voranzubringen und zu entwickeln, die das Klassenbewusstsein der abhängig Beschäftigten heben. Das ist die erste Grundlage, um die es geht. Also auch Bildungsveranstaltungen, wie ihr das macht, sind selbstverständlich in diesem Zusammenhang sehr nützlich. Und der zweite Punkt ist natürlich, aus der Theorie muss die Praxis folgen. Also es geht darum, das praktische, kollektive Handeln zu befördern und voranzubringen. Das müssen die zwei Punkte sein. Was sind die Ansatzpunkte heute meines Erachtens? Die Ansatzpunkte von heute sind eben angesichts auch einer sehr skeptischen Mehrheit der Bevölkerung, dass wir die sozialen Bewegungen, die es ja in allen Ländern mehr oder weniger stark gibt, vorantreiben und dass wir in diesen sozialen Bewegungen sozusagen den fortschrittlichen Aspekt betonen und diese Bewegungen entsprechend weitertreiben, so wie das auch sehr schön, vorhin hast du Karl Marx zitiert, im Kommunistischen Manifest als Aufgabe der Kommunisten definiert ist, nämlich das Vorantreiben entsprechender Radikalisierungsprozesse in der spätbürgerlichen Gesellschaft. Das bedeutet natürlich erstens, dass die ganze Ökologiefrage, also das ist ja ein nicht geringes Versagen der realsozialistischen Strömungen aller osteuropäischen Länder, China und Vietnam inbegriffen, also dass sie in der Ökologiefrage im Grunde noch Schlimmeres angerichtet haben als das, was der Kapitalismus zumindest in hochkapitalistischen Ländern anrichtet oder angerichtet hat. Das ist ganz klar, dass also eine kommende sozialistische Bewegung eine ökosozialistische Bewegung sein muss. Das heißt, die Frage, das Konsummodell, was wir leben, ist nicht verallgemeinerbar auf die Menschheit. Und schon daraus ergibt sich, dass wir dieses Konsummodell grundlegend kritisieren und verändern müssen. Der zweite Punkt ist die ganze Frage, da hat es zweifellos bestimmte Erfolge gegeben, der Frauenbewegung, der Rolle von Frauen und so weiter. Und der dritte Punkt ist natürlich die ganze Frage des Internationalismus, die sich heute, denke ich, in einer ganz anderen Art und Weise stellt, als das früher im Gefolge der kommunistischen Bewegung der Fall war. Der Internationalismus heute muss mit den anderen Themen, eben Ökologie, Klima, Entwicklung, Frauen und aber auch ein vernünftiges Lebensmodell, ein gutes Leben, bon vivir, wie in Lateinamerika oft gesagt wird, verbunden werden. Von daher ist für mich die Frage, also im Unterschied zu meinem Vorredner, dass, also erstens glaube ich sowieso nicht mehr, dass es die Partei der Arbeiterbewegung oder die führende Partei der Arbeiterbewegung geben wird. Wenn wir eine erfolgreiche Revolution irgendwann haben sollten, dann wird es aus einer Verbindung von Parteien und entsprechenden sozialen Organisationen sein. Das heißt, die Frage des Pluralismus, die Frage sozusagen demokratischer Entscheidungsprozesse ist ganz entscheidend. Und im Übrigen, diese Demokratiefrage ist im Hinblick auf die Wiedergewinnung der Glaubwürdigkeit für das sozialistische Projekt ein ganz extrem wichtiger Punkt, vielleicht der wichtigste überhaupt. Solange Linke und Sozialisten als sozusagen Vertreter eines autoritären und undemokratischen Projektes apostrophiert werden können, solange werden wir nicht wirkliche Fortschritte erreichen. Also wir müssen klarstellen, das sozialistische Projekt wird über die bürgerliche Demokratie und deren Beschränkungen, insbesondere, dass an jeder Fabrik steht, hier endet der demokratische Sektor der Gesellschaft, hinausgehen müssen, oder es wird nicht wirklich sein. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Jetzt zu dir, Felix. Vielleicht können wir das... Ja, hallo auch von meiner Seite und danke für die Einladung. Ich präsentiere jetzt hier keine ausgearbeitete Gruppenposition der IL Frankfurt, dafür hatten wir keine Zeit in den letzten Wochen. Und werde mich in meinem Beitrag aber natürlich sehr stark beziehen auf das, was in der IL gerade diskutiert wird und was man ja auch in einem Zwischenstandspapier auf unserer Homepage nachlesen kann, oder zumindest ein Teil dessen, was diskutiert wird, kann man dort nachlesen. Und ich werde natürlich ein bisschen die Frage anders framen, als es meine beiden Vorredner getan haben. Es gab bei uns in der Gruppe durchaus auch die Frage, inwieweit es produktiv ist, diese Diskussion. Ich bin gespannt, weil es doch, glaube ich, sehr unterschiedliche Ansätze sind. Und eine grundlegende Differenz wäre vielleicht, das klang jetzt bei dir so ein bisschen an, aber ich denke, wir würden da weitergehen, dass wir, also dass aus meiner Perspektive nicht besonders viel Sinn macht, nur über linke Einheit zu reden, sondern eben über linke Einheit und Vielfalt, Differenz. Das bedeutet, dass die Projekte, so wie sie jetzt hier vorgestellt wurden, im Prinzip, glaube ich, sich rhetorisch einfach überholt haben, wenn wir ehrlich sind. Das hat zu tun, zum einen mit dem schon angesprochenen Bankrott der Linken oder dem Scheitern vieler linker Projekte, aber natürlich zum anderen auch mit einer unglaublichen gesellschaftlichen Transformation der letzten Jahre und Jahrzehnte, zumindest ja, weltweit und vor allem auch hier. Und dieses muss man, glaube ich, ernst nehmen. Es betrifft Lebensverhältnisse, es betrifft Arbeitsverhältnisse und vieles weitere mehr. So, ich werde jetzt aber nicht irgendwie so abstrakte Statements bringen, sondern versuchen, das auf unseren eigenen Organisierungsprozess zu beziehen. Das heißt, die Frage, wie gehen wir mit Einheit und Vielfalt in der IL um oder wie versuchen wir damit umzugehen, möchte ich in drei Punkten machen, nämlich zum einen eben bezogen auf unseren Organisierungsprozess, zum zweiten bezogen auf unser Verhältnis zu anderen Gruppen und Zusammenhängen und drittens bezogen auf die Krisenproteste und das, was wir mit Blockupy versuchen. Erster Punkt, was heißt das für uns selber? Ich glaube, wenn man sowas wie die Einheit der IL sozusagen ausmachen will, dann besteht die in meinen Augen vor allem darin, dass wir eine andere, eine neue, eine gesellschaftliche radikale Linke wollen, dass wir glauben, dass es notwendig ist. Das bedeutet, dass wir eine radikale Linke wollen, die in der Lage ist, und das kommt ja auch in unserer Selbstbezeichnung schon raus, die in der Lage ist zu intervenieren, die selbstbewusst ist, die stark ist und die in der Lage und willens ist, linkes radikalen Sumpf zu verlassen. Das heißt, die Kieze zu verlassen, in dem man sich normalerweise aufhält und in dem man sich sehr, sehr viel um sich selber dreht. Inwieweit das es gelingt, darüber kann man dann streiten, aber zumindest glaube ich der Anspruch, sozusagen umfassende gesellschaftliche Auseinandersetzungen, Kämpfe, Hegemonien, um Hegemonie einzugreifen, wäre ein zentraler Punkt, an dem wir uns einig sind und was sozusagen für uns ein zentrales Motiv ist, dieses Wagnis IL einzugehen. Dafür organisieren wir uns, um irgendwie über Bewegungszyklen hinaus gemeinsame Politik machen zu können, um strategisch inhaltlich zu diskutieren, um gemeinsame Punkte zu finden. Aber wir organisieren uns da eben in der Vielfalt und die Vielfalt machen wir zum Ausgangspunkt. Das heißt, stellen nicht an den Anfang ein Manifest, wir stellen nicht an den Anfang irgendwie eine klare inhaltliche Traditionslinie, sondern wir sind da sehr plural zusammengesetzt. Und wenn man sich das bei uns zum Beispiel in der Gruppe in Frankfurt anschaut, heißt das, dass wir biografisch sehr unterschiedlich zusammengesetzt sind, generationenübergreifendes Projekt von Leuten, die sind Anfang 20 bis Leute, die sind Anfang 70. Wir haben ganz unterschiedliche Erfahrungen, Wissensbestände, Praxisformen in der Gruppe aus den entsprechenden Kämpfen der letzten 30, 40 Jahre von gesellschaftlichen Aufbruch der 1968er Jahre, 70er Jahre bis zu den aktuellen Protesten rund um Recht auf Stadt, Queerfeminismus und alles, was dazwischen liegt. Das ist natürlich eine Herausforderung, das auszuhalten, weil das anstrengend ist. Das heißt, man muss um viele Dinge ringen, man muss viel Geduld mitbringen, man muss sich auf Sachen einlassen, Aushandlungen immer wieder vollziehen. Und es braucht natürlich eine gewisse Kultur des Vertrauens und das ist sozusagen was auch gewisse Formen braucht, wie man es bearbeiten kann. Da sind wir dran. Und das mit dem Ziel, eher vielfältiger zu werden. Das heißt also, der Anspruch, eine gesellschaftliche radikale Linke zu sein, würde ja auch bedeuten, dass man Leute organisiert, die sozusagen bisher nicht Teil der radikalen Linken sind, die andere Biografien haben, die andere Lebensrealitäten haben. Und das ist sozusagen, wäre also was, wo man eher versucht, noch breiter sich aufzustellen. Und das natürlich mit dem Ziel, das ist kein Selbstzweck, sondern mit dem Ziel, dass diese Vielfalt mehr wird als die Summe der Teile. Also dass daraus was Neues entsteht, dass es sich produktiv irgendwie ergänzt und dass man da was Neues finden kann, was Neues erfinden kann, was sozusagen eine andere Form linksradikaler Politik bedeuten könnte. Und dass man das nicht tut auf dem Reißbrett, nicht tut in rein sozusagen theoretischen Diskussionen, sondern in gemeinsamen Praxis, in gemeinsamen Kämpfen, in gemeinsamen Aktionen mit anderen. Und das würde dann schon auf den zweiten Punkt verweisen, wenn man nämlich davon ausgeht, dass es gesellschaftlich verschiedene Ansätze linker Politik gibt, die sich nicht nur ausschließen, sondern die sich befruchten können, dann macht man Politik mit anderen gemeinsam. In Bündnissen, in großen Kampagnen wie Blockupy, wie Heiligen Damm und so weiter, aber auch in der politischen Alltagsarbeit, in lokalen Basiskämpfen. Dort treffen verschiedene Leute aufeinander, die haben ihre eigenen Logiken, die haben ihre eigenen Funktionsweisen und wir versuchen darin sozusagen ein radikalisierendes Moment zu sein. Einerseits inhaltlich, wen greift man an, worauf richtet man sich aus, welche Zusammenhänge macht man aus, aber dann natürlich auch aktivistisch, weil wir daran glauben, dass eine gemeinsame Aktion, eine gemeinsame Praxis auf der Straße auch eine Form der Selbstermächtigung hat und alle diejenigen, die heute bei der Aktion und bei der Demo dabei waren, glaube ich, dass es das heute gut gelungen ist. Mit vielen anderen zusammen. Und dass in solchen Momenten sozusagen was möglich wird, auch neu zu denken und neu zu erleben, was sozusagen zumindest eine Idee vermittelt von dem, was andere linke Politik heute heißen könnte. Stichwort sozusagen auch eine Politik, eine linksradikale Politik, die klar antagonistisch ist, aber zugleich offen ist für Leute, die noch nicht Teil der radikalen Linken sind. Das bedeutet also zum Beispiel, dass man klare Ansagen macht, was man vorhat, dass man Dinge kommuniziert, dass man es möglich Transparenz herstellt, soweit es möglich ist. Und dafür ist, und es wäre dann der dritte und letzte Punkt, Blockupy ein Beispiel, sicherlich das einzige, aber was Blockupy auszeichnet, glaube ich, ist, dass es versucht, den europäischen Rahmen, den transnationalen Rahmen zu spannen. Und dass es dabei, und auch da kann man wieder natürlich unterschiedlicher Meinung sein, inwieweit uns das gelingt, aber dabei versucht, sozusagen tatsächlich eine transnationale Perspektive zu entwickeln, die nicht einfach nur eine Solidarität ist mit irgendwelchen betroffenen Krisenländern, sondern die versucht, die Kämpfe, die hier geführt werden, die Kämpfe, die dort geführt werden, zu verknüpfen. Und zwar vor dem Hintergrund, dass sie gerade miteinander verknüpft sind. Das sind natürlich ungleiche Entwicklungen, es gibt viele Differenzen, zwischen dem, was in Spanien gerade passiert und dem, was in Deutschland passiert. Aber es gibt auch viele Gemeinsamkeiten. Es gibt einen gemeinsamen politischen Raum, sowas wie eine europäische Innenpolitik. Und insofern ist es sozusagen notwendig, sich auch europäisch zu vernetzen, voneinander zu lernen und den gemeinsamen Gegner, nämlich das europäische Krisenregime, so wie es sich gerade darstellt, anzugreifen. Und da können wir sozusagen, wenn wir versuchen, mit Italienerinnen, mit Spanierinnen, mit Griechinnen, mit Genossen aus diesen Ländern Verbindungen aufzubauen, auch aktivistische Verbindungen, aber eben zum Beispiel im Rahmen des Festivals auch inhaltlichen Austausch zu pflegen, können wir einen Schritt nach vorne machen, und müssen wir auch, weil das, was in diesen Ländern gerade passiert, ist sozusagen eine Vorwegnahme oder zeigt zumindest den Möglichkeitsraum auf dessen, was gesellschaftliche radikale Linke heißen könnte. Das heißt also, wenn wir uns anschauen, was die PA in Spanien macht, was in Griechenland gerade passiert, dann sind das sozusagen teilweise linksradikale, es sind linke Projekte, die aber ganz anders in Alltagspraxen, in Alltagsrealitäten verankert sind, die eine klare Stoßrichtung haben, dass sie reale Bedürfnisse befriedigen, dass sie die Leute organisieren und darüber aber auch die politische Machtfrage stellen. Und das ist was wir hier in Deutschland, wovon wir weit entfernt sind, aber wo es, glaube ich, sich lohnt, sich auf entsprechende Diskussionen und gemeinsame Aktionen mit den Genossen und Genossinnen im Süden Europas einzulassen. Und da ist Blockupy ein guter Rahmen für. Und nachdem wir seit gestern auch wissen, wann die ECB eröffnet wird, nämlich am 18. März, haben wir da sozusagen jetzt einen Countdown dorthin. Und in diesem Prozess können wir hoffentlich das, was ich versucht habe anzudeuten, auch stärker einlösen als bisher und entsprechend da weitere Schritte setzen. Danke. Ja, vielen Dank für die erste Runde. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Diskussion. Es wird noch eine weitere Antwortrunde auf dem Podium geben. Und dann werden wir Fragen aus dem Publikum zulassen. Sei schon jetzt angekündigt, bitte haltet euch kurz, also maximal 2 Minuten bei den Fragen. Gut, dann fangen wir wieder mit Stefan mit dir. Also zunächst erstmal die Frage der Einheit. Ist jetzt auch kein Selbstzweck. Das Kommunistische Manifest endet mit der Losung: Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Warum? Die Arbeiter, der Marx sagte, die Arbeiterklasse, die sind nur eine Macht, wenn sie sich vereinigen. Allein sind sie überhaupt nichts. Wenn sie in den Dreck getreten von der Bourgeoisie, sind sie nicht in der Lage, sich selbst zu bestimmen. Deswegen ist es ein Zwang für uns, wenn wir uns befreien wollen von der Lohnarbeit, von der Ausbeutung von Mensch und Natur, der Unterdrückung der Frauen und so weiter, und der nationalen Unterdrückung durch den Imperialismus, da müssen wir uns vereinigen. Und das Zweite ist aber, was mir etwas bei dir fehlt, deswegen, nach welchem Ziel arbeiten wir eigentlich? Ich meine, du empfindest denn, du forderst Vielfalt, der Sozialismus ist eine vielfältige Sache. Weil der Marx hat im Kommunistischen Manifest ein wichtiges Kapitel gewidmet, der sogenannten, des Vorwurfs der Gleichmacherei. Es gibt so viele Menschen, wie es auf der Welt gibt, so viele Unterschiede gibt es auch. Und man muss verstehen, diese Einheit, die Vielfalt in der Einheit zusammenzubringen. Man muss die unterschiedlichen Charaktere, die unterschiedlichen Fähigkeiten zum Tragen bringen. Und das ist ja auch die Methode, die der Marx entwickelt hat vom demokratischen Zentralismus, der Vereinigung der Initiativen zur Vereinigung, zur überlegenen Kraft gegen die Bourgeoisie, um sie dann auch zu stürzen zu können. Und ich finde, das, was du jetzt sagst, die Diskussion, die kenne ich von, ich bin ein bisschen älter und kenne das also vor 40 Jahren bei derselben Diskussion, die du hast. Ich habe das selber schon noch im Ohr, ähnliche Argumente. Damals gab es auch Scheitern der Studentenbewegung, dann sind sie alle in irgendwelche linken Gruppen reingegangen. Es gab dann 1972 152 marxistisch-leninistische Parteien und Organisationen, die alle die führende Rolle der Partei hatten, also heute nichts mehr übrig, außer der MLBD. Und die also, das ist einfach so. Die einzige übrige, aber der einzige Unterschied war, dass wir uns auf die Arbeiter konzentriert haben und einen langsamen Weg gegangen sind. Wir haben seitdem eine kontinuierliche Entwicklung gemacht und arbeiten, sind 70% Arbeiter bei uns. Wir sind etwas schwach in den Studenten, aber für uns ist der Befreiungskampf von Lohnarbeit und Unterdrückung nicht einfach ein Selbstzweck, sondern für uns ist das eine Notwendigkeit, damit die Arbeiterklasse einfach auch anders lebt. Es sind übrigens nicht 1 Milliarde Proletarier, also man geht davon aus, dass heute die Mehrheit der abhängig Beschäftigten der Welt, der arbeitenden Bevölkerung Arbeiter sind. Wobei sich die Differenzierung, also früher war das mal so, dass lange Zeit die Bauern die Hauptkraft waren, heute ist es auch international so, dass es die Arbeiterklasse die Hauptkraft ist. Wobei muss man nicht klar, was man hat, wir haben ja nicht ein großes städtisches Kleinbürgertum noch und so weiter. Was die Scheiden betrifft, was du ein bisschen überheblich gesagt hast, das sind ja alles Konzepte von gestern, die haben natürlich eine Niederlage errungen. Meines Erachtens war das sehr schwer, den Sozialismus aufzubauen nach der Oktoberrevolution, dass die ganze Welt über die sozialistische Land hergefallen. Von ihnen kamen dann die Trotzkisten dazu, denen das jetzt etwas zu. Der Klassenkampf im Sozialismus war eigentlich dann das Merkmal, und in diesem Kampf im Klassenkampf im Sozialismus, da wurden Fehler gemacht. Letztlich hat die Sowjetunion 1956 im 20. Parteitag ihren marxistisch-leninistischen Charakter verloren, weil man also dann auch von Marxismus-Leninismus abgegangen ist, und das ist ein Problem. In Fehlern, die damals im Sozialismus gemacht haben. Ne? Der Kampf gegen die Bürokratie, gegen den Bürokratismus, der war richtig, aber der wurde zum Teil noch nicht mit den richtigen Methoden geführt. Zum Teil einseitig administrativ, der ideologische Kampf wurde unterschätzt. Es waren sehr starre Methoden da, und ich meine, daraus muss man Schlüsse ziehen. Man muss immer Schlüsse ziehen, wenn die Arbeiterbewegung die Niederlage hat. Dann ist nicht unbedingt richtig zu sagen, die Arbeiterbewegung hat überhaupt kein Recht mehr weiter zu existieren, sondern muss man sich überlegen, wie werden Schlussfolgerungen gezogen, welche Schlüsse werden aus der Niederlage gezogen. Und ich halte aber zu sagen, das ganze Konzept des Kommunismus oder des Marxismus, Leninismus ist falsch, das ist ein Standpunkt, den ich nicht teile, auch wenn es sicherlich richtig ist, dass wir noch eine deftige Niederlage erringen haben. Die wichtigste Spaltung kam dann 1956 zwischen Peking und Moskau. Und beide Länder sind dann in der Restauration des Kapitalismus letztlich untergegangen, und wir stehen heute in einer Situation, wo es kein sozialistisches Land der Welt mehr gibt, wo es aber viele revolutionäre Parteien und Organisationen gibt, die diesen gemeinsamen, die praktisch heute noch den Marxismus hochhalten und auch gerade wieder dabei sind, an Fuß zu fassen und stärker zu werden. Und sie müssen sich zusammenschließen und müssen auch gemeinsam einen neuen Anlauf des Klassenkampfs der Arbeiterklasse international zu organisieren. Alles klar, dann. Vielen Dank. Naja, ich könnte hier ein Co-Referat halten. Ich halte jetzt das, was der Vorredner gesagt hat, in weiten Teilen für falsch, auch historisch falsch. Der Sündenfall in der Sowjetunion beginnt mit der Erklärung von Stalin 1924 vom Sozialismus in einem Lande. Das ist ein grundlegender Bruch mit den ganzen marxistischen Traditionen vorher, weil es einen Sozialismus in einem Lande selbstverständlich nicht gibt. Der Sozialismus ist eine weltweite Aufgabe. Es kann selbstverständlich entsprechende Revolutionen geben, wo man beginnt mit der entsprechenden Transformation, also Übergangsgesellschaften entstehen, aber alles andere ist eine reine Ideologie. Aber das ist jetzt nicht der entscheidende Punkt, weil ich denke, dass die klassische Arbeiterbewegung, und da ist 68 tatsächlich sehr wichtig, diese klassische Arbeiterbewegung dominiert von im Wesentlichen stalinistischen Parteien und der Sozialdemokratie, im Gefolge von 68 sich de facto aufgelöst hat. Das heißt, die einen haben sich de facto auf die Kapitalseite geschlagen. Vorher war es ja immerhin noch so, dass die Sozialdemokratie zwar Reformismus gepredigt hat, aber Reformismus bedeutete ja durchaus noch Abschaffung des Kapitalismus, wenn auch nicht auf revolutionären, sondern eben auf parlamentarischem Wege, ob das jetzt geht oder nicht. Also wir meinen natürlich nicht. Das ist ein wichtiger Punkt heute, dass keine sozialdemokratische Partei überhaupt noch eine andere Gesellschaft anstrebt. Noch nicht mal die keynesianischen Reformen, die sie früher noch verkündet haben. Das heißt, die Besserstellung der Lebensverhältnisse der abhängig Beschäftigten interessiert heute in weiten Teilen die Sozialdemokratie. Da zeigt sich ja auch dieser Niedergang. Jetzt zu meinem zum Felix, was er gesagt hat. Also ich bin selbstverständlich, es sind bestimmte Konzepte, die du genannt hast, wie Selbstermächtigung, Zusammenfinden, Lernprozesse und so weiter, das sind alles ganz wichtige Dinge, aber natürlich muss, da hast du doch ein bisschen recht, muss natürlich ja, muss auch die Zielfrage gestellt werden, wohin soll das gehen? Also die Vorstellung, die Emanzipation sei ein Ziel an sich, ohne dass sie ein konkretes Objekt hat, diese Vorstellung teile ich natürlich nicht. Im Übrigen, wenn wir Blockupy hernehmen, nehmen wir das Beispiel von New York. Man kann hier die Größe und das Elend dieser Bewegung sehr deutlich sehen. Die Größe bestand darin, dass sie angesichts auch einer sehr scharfen Repression des Staates, dass es ihnen gelungen ist, massive Selbstorganisations- und Lernprozesse zu initiieren. Aber natürlich wissen wir auch, dass sich dann die Bewegung de facto in einen Kampf, so wichtig er ist, also ich möchte nicht missverstanden werden, der ist wichtig, aber gegen die Vertreibung aus entsprechenden Häusern und Wohnungen verwandelt hat. Das ist wichtig, aber man sieht, wie weit das runtergekocht ist und weg ist vom ursprünglichen Ziel. Vielleicht anknüpft an das Letzte, weil ich das noch irgendwie am spannendsten finde. Also sozusagen, genau, also wenn wir über Occupy reden, dann ist da ganz viel natürlich runtergekocht. Und da kann man über Occupy selber könnte man noch ganz viel reden und über die anderen Platzbesetzungen und Bewegungen der Plätze auch. Aber ich glaube, was ein spannendes Element ist, dass die genau in die Stadtviertel dann gegangen sind. Und in den USA ist es darüber nicht gelungen und es hat ja verschiedene Dimensionen von irgendwie Occupy Sandy und Occupy Homes und so weiter. Und da ist es nicht gelungen, daraus einen Moment zu erschaffen, wo sozusagen sich politische Kräfteverhältnisse grundlegend verschieben in den USA. In anderen Ländern, Stichwort Spanien, Stichwort Griechenland, ist es ja wohl gelungen. Ne? Ist ja auch nicht das Gleiche, aber trotzdem. Und da stellen sich natürlich im Verlauf der letzten Jahre ganz viele Fragen neu. Und deshalb finde ich, also sozusagen, was heißt Einheit und Vielheit mit Blick auf die Plätze? Ne? Also was passiert da eigentlich oder was ist da passiert? Die letzten Jahre finde ich wesentlich spannender zu diskutieren und daran anzuknüpfen, was heißt das für linke Praxis, als mich in irgendwelchen historischen Auseinandersetzungen zur Entwicklung der Sowjetunion zu vertiefen. Was ich interessant finde, und dazu will ich auch nicht verstanden werden, ist sozusagen, oder also es wäre meine Position, ich glaube, viele in der EL würden die teilen, dass es nicht darum geht, irgendwie das Erbe der Arbeiterinnenbewegung grundsätzlich irgendwie vom Tisch zu wischen, sondern es geht darum, was sind da dissidente Elemente drin gewesen, wo wurden da Kämpfe geführt, was für Erfahrungen wurden gemacht. Das ist total spannend und wichtig, aber das anders zu diskutieren, als in dem Modus, welche Partei war die richtige und welche Abspaltung ist die. So, also. Deshalb, es geht nicht darum, irgendwie geschichtsvergessen zu sein und zu sagen, hier 1968 fängt die Geschichte an und alles, was davor war, war irgendwie großer Kack, sondern sich das anzugucken, aber von der Perspektive, dass auf die Kämpfe, wo die, sozusagen die Kämpfe und die Prozesse der Selbstermächtigung im Zentrum stehen und nicht die Parteipolitik. Ja, vielen Dank ans Podium. Wir werden jetzt die Fragen aus dem Publikum eröffnen. Ich habe aber selbst noch in meiner Rolle als Moderator zwei kleine Fragen. Und zwar die erste wäre an Paul. Du hast gesagt, dass alles für linke Einheit getan werden muss, solange es das Klassenbewusstsein fördert. Was, also ganz konkret gefragt, was bedeutet das im Rahmen von Blockupy? Inwiefern führt Blockupy dazu, das Klassenbewusstsein zu stärken? Dann noch zu Felix. Mich würde interessieren, ob Spaltungen generell destruktiv sind oder ob es auch so was wie produktive Spaltungen gibt. Dann das als erstes dahin. Okay, dann zur Bedeutung von 1956, im 20. Parteitag, die erste Frage. Hier vorne. Hallo. Ja. Genau, ich würde gerne kurz zwei Worte sagen zu, also ich würde die Rolle an den Gianni Wissler eigentlich eingenommen hätte, wenn sich ein Linksparteiler gibt, auch bei M21, bei Marx 21. Und ich wollte nur noch kurz mal für den Blut das Projekt der Linken irgendwie vorstellen, was da der Ansatzpunkt ist. Die Linke ist 2007 als Abspaltung der SPD gegründet worden und sie produziert somit zum ersten Mal wieder seit Generationen oder seit Jahrzehnten eine Partei links der Sozialdemokratie. Damit ist natürlich verbunden eine Abspaltung der SPD-nahen Gewerkschaften, Teile der Gewerkschaften, die hin eben zur Linken gekommen sind, genauso wie Betriebsräte und so weiter und so fort. Der Punkt ist, dass halt eben durch diese Verankerung, die eben die SPD weggebrochen ist, eine unmittelbare Verbindung ist zu der ersten zur Arbeit, der arbeitnehmenden Bevölkerung, wo ich auch gleich auf die erste Frage komme, und zweitens eine direkte Verbindung zu den Menschen selbst hergestellt wurde, weil eben Teile der Gewerkschaften, Teile der Betriebsräte bis zur Linken gekommen sind. Da Paul gesagt hat, dass die erste Aufgabe ist, das Klassenbewusstsein zu heben, es geht auch an gleich an die zwei Referenten hier rechts, also an Stefan und an Paul. Ist es nicht so, dass hier in Deutschland, dass man nicht über die Schwäche der Linkspartei reden sollte, weil die hat sie gewiss, diese reformistische Partei, da sind wir uns alle einig. Aber inwiefern ist es nicht sinnvoller, als meine Frage stellt, innerhalb der Partei zu sorgen dafür, dass diese Partei, die ja schon eine Basis hat in den Gewerkschaften und in den Betriebsräten, diese Partei eben nach links zu verschieben? Ich habe noch 5 Sekunden. Und die zweite Frage zu Felix, die muss ich auch unbedingt noch stellen. Du hast gesagt, ihr wollt eher vielfältiger werden. Aber für mich drückt es aus, weil ihr die treibende Kraft mit der Blockpartei, dass es eher abstrakter wird, mit diesen drei Formulierungen, Commons, Democracy und so weiter. Bedeutet es nicht, dass eben Vielheit zu Abstraktivität führt? Und das würde ich gerne ein bisschen. Okay. Ja, vielen Dank. Ich würde noch eine Frage von hier vorne zulassen. Ich habe die anderen Fragen aufgenommen, die machen wir dann in der zweiten Runde. Ja, ich habe eine Frage an Stefan. Und zwar, was verstehst du unter Arbeiterschaft? Die Arbeiterschaft hat sich doch heute sehr verändert. Sie ist doch auch in sich gespalten. Es gibt die Arbeiterschaft, die gute Löhne haben, also die auch die Mittelklasse darstellen, und es gibt diejenige Arbeiterschaft, die prekär beschäftigt ist und die arbeitslos ist, und da kann man doch auch nicht mehr so nach dem marxischen Verständnis vom revolutionären Subjekt, also der Arbeiterschaft als revolutionäres Subjekt sprechen, so einheitlich, und da möchte ich von dir mal eine Erklärung haben. Also wir können doch die Revolution nicht machen, wenn wir überhaupt noch nicht mal wissen, wer heutzutage das revolutionäre Subjekt ist. Danke. Okay, vielen Dank. Gut, dann gibt es Freiwillige, wer will als erstes? Alles klar. Also zunächst einmal noch für die Auseinandersetzung mit Trotzkismus. Da sind wir nämlich gesellschaftlich etwas im Hintertreffen, weil das ja heute auch eine gängige und auch geförderte Ideologie ist. Der Antikommunismus ist heute Staatsfressung. Und das ist natürlich auch klar, als Trotzkister kannst du ein bisschen die Gewerkschaftsführung schaffen. Ich bin direkt aus der Gewerkschaft ausgeschlossen werden, ohne Begründung, einfach nur weil ich Marxist-Leninist bin. Man wird hier, wir haben eine halbregale Situation. Und der Hintergrund ist einfach, dass hier auch meines Erachtens auch die bestimmte Verleugnungen und so weiter auch von der Gesellschaft gerne übernommen wurden, um einen systematischen Antikommunismus hier zu verbreiten. Ich möchte auch sagen, der Marx hat die Strategie der internationalen Revolution entwickelt, auch der Lenin hat die entwickelt, hat dann aber selbst Kritik geübt, dass seine Vorstellung von einer Kettenreaktion der Revolution nicht funktioniert hat, und hat dann erklärt auf dem 2. Kongress in Russland, dass es leider jetzt notwendig ist, Sozialismus erstmal in einem Land aufzubauen, sagt er aber, dass es entweder die anderen Länder noch sozialistisch werden oder die Situation des Sozialismus wird wieder zurückfallen. Das war die Grundlage der Leninschen Sache, und ich konnte das gern vorlesen, ich habe draußen das Buch original, wenn du es nicht glaubst. Das zweite ist, du hast mich gefragt, ob 56 das mit Stalin zu tun hat. Natürlich hat es was mit zu tun. 1956 wurde erstmal der friedliche Weg zum Sozialismus eingeführt, als Leitlinie von Khrushchev. Es wurde die These vertreten, dass der friedlichen Koexistenz zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Es wurde vertreten, die Theorie, es wurde die Wirtschaftstheorie vertreten, bürgerliche, dass man die Prämien einführen müsste, dass man bürgerliche Methoden der Wirtschaft einführen muss, um Sozialismus wieder voranzubringen. Ich würde es gerade im Einzelnen sagen, und das alles stand natürlich auch mit dem Namen Stalin. Denn es gab vorher eine Auseinandersetzung mit Jugoslawien 1949 in Polen, wo genau in den Fragen dann der Stalin auf eine wichtige ideologische Auseinandersetzung führte über die Probleme des Sozialismus, ökologische Probleme des Sozialismus, und deswegen war es auch damit verbunden. Der Stalin hat übrigens eine sehr wichtige Rolle im Umweltschutz gespielt, es gab einen Riesenkampf. Ich weiß nicht, ob die Unwissenheit euch zum Nachklang bringt, aber ihr könnt mein Buch mal lesen, wir haben das mal studiert, was da für Kämpfe der Lenin und Stalin haben ganz den Vorrang vor gegen die Waldpolitik von Stalin zum Beispiel. Die war immer Gegensatz, immer Auseinandersetzung mit der Bürokratie. 5 Tage nachdem der Stalin tot war, wurde das abgeschafft. Und der Khrushchev hat dem Stalin in seinen Reden vorgeworfen, dass die wichtigste Dummheit von Stalin in der Ökonomie und Sozialismus war, dass er damit an seinen Wald festgehalten hat und an seiner Elektrifizierungspolitik und so weiter. Ich möchte doch euch mal bitten, euch wirklich mal damit auseinanderzusetzen und das nicht einfach nur aus dem bürgerlichen Fernsehen oder was auch immer die Sachen nachzuplanen. Das Zweite, was gefragt wurde, ist zum Proletariat. Das Proletariat ist noch nie so groß, da gebe ich ihm recht, so groß gewesen wie heute. Wir haben eine Industrialisierung heute in vielen Ländern, dass heute in der Statistik das Proletariat verkleinert erscheint, hat auch Gründe, weil man das anders definiert. Heute wird ein Großteil der Arbeiterklasse als Dienstleister definiert. Ich weiß das von den Zechen im Ruhrgebiet, da wurden die Schlosser durch Werksverträge ausgegliedert und dann tauchen sie in der Statistik als Dienstleister aus, obwohl sie nach wie vor Schlosser sind. 80% der Dienstleistungsberufe sind heute Arbeiterberufe. Das sind Lohnarbeiter, die ausgebeutet werden, wie jeder Arbeiter auch. Und man muss da auch etwas aufpassen, dass man nicht einfach davon ausgeht, dass das nicht mehr der Fall ist. Wir haben sogar auch in Deutschland eine Zunahme der Lohnabhängigkeitsverhältnisse. Ein immer größerer Teil auch der kleinen Intellektuellen ist heute lohnabhängig. Die sind nicht mehr wie früher selbstständig. Und das führt auch zu einem, dass ein Teil zumindest dieser Schichten auch proletarisiert wird. Also insofern ist diese These, dass das Proletariat verschwindet, ist für mich eigentlich nachvollziehbar. Für mich ist das immer noch das revolutionäre Subjekt. Und die Arbeiterklasse muss lernen, mit all diesen bürgerlichen Ideologien und Meinungen fertig zu werden, sich zu behaupten, sich zu organisieren, weil sie sonst auch nicht ihre Rolle im Klassenkampf spielen kann. Und das ist heute sehr schwer geworden, weil das Klassenbewusstsein heute auch andere Anforderungen stellt, als noch zur Zeit von Marx oder von Lenin, weil es heute ungeheuer kompliziert für die Leute geworden ist, überhaupt einen klaren Klassenstandpunkt einzunehmen. Das ist nicht einfach, Leute. Und da muss heute eine Partei arbeiten, die hier sich vorgenommen hat, den Klassenkampf zu organisieren. Danke. Also, ich will auf die Frage eingehen, die von der Frau da vorne gekommen ist, im Hinblick auf die Arbeiterklasse. Es ist natürlich vollständig richtig, dass die Arbeiterklasse nicht nur heute, aber heute natürlich in starkem Maße geschichtet und gespalten ist. Das ist ganz offensichtlich. Nur ein kleines Beispiel. Ein Ingenieur bei BMW in München verdient 80.000 Euro im Jahr, wenn er entsprechend Ding ist. Und wir wissen ja, was ein Hartz-IVler bekommen würde. Also man sieht allein schon im Hinblick auf Einkommensverhältnis ist das natürlich unter die Bedingungen ja auch in sehr massiver Weise die konkrete Lage, die die Menschen jeweils haben, ist das gigantisch, was da der Unterschied ist. Ist aber nichts Neues. Das ist eine interessante Fragestellung auch im Hinblick darauf, also bevor die SPD entstanden ist, in den 60er, 70er, 80er Jahren des 19. Jahrhunderts gab es eine ähnliche Zersplitterung. Und auch, es ist ja auch kein Zufall, dass die führenden Leute der SPD zum Beispiel aus Handwerksberufen gekommen sind. Bebel war bekanntlich Drechsler. Also insofern, das wäre eine eigene Diskussion. Die zweite Frage, die da hinten gestellt worden ist, noch ein Satz dazu, die Vereinheitlichung kann natürlich nur entsprechend zentralisierte Forderungen herumlaufen. Also, das ist ganz klar. Und heute haben wir noch den zusätzlichen Aspekt, dass wir eine viel, viel stärkere Internationalisierung haben. Im Grunde brauchen wir ja eine europäische Gewerkschaftsbewegung, die gegen die Angriffe des Kapitals wirklich was entgegensetzen kann. Das ist ein grundlegendes Problem heute in der EU, dass das EU-Kapital ja versucht, bestimmte Bewegungen zu spalten und dadurch kaputt zu machen. Ganz kurz zu Blockupy, zur Frage, kann Blockupy das Klassenbewusstsein heben. Das ist selbstverständlich in bestimmten Ländern passiert, also beispielsweise in Spanien gibt es ja aus dieser Bewegung heraus die neue Partei Podemos, die zweifellos einen Fortschritt darstellt, ich will das jetzt nicht glorifizieren, aber es stellt einen massiven Fortschritt dar in der Entwicklung von Spanien. Wir haben ja die Entwicklung in Griechenland mit Syriza, einer neuen linken Partei, wo ja eben auch das von meinem Vorredner geschilderte Konzept eben abgelehnt wird. Das ist im Grunde eine Art Föderation von unterschiedlichen Ansätzen und es geht ja eben darum, dass eben unterschiedliche Strömungen, unterschiedliche Arbeitsansätze und so weiter zusammengeführt werden, um ein entsprechendes Programm herum, um eben dieses Problem auch dieser Gespaltenheit und so weiter, um dem zu begegnen. Das ist ein schwerer Kampf, das ist ganz klar. Also wir müssen da ein wirklich klares Problembewusstsein entwickeln und nicht einfach so tun, als gäbe es einen Zauberstab, wie man das Problem lösen könnte. Aber ohne die Lösung dieses Problems, dass wir die Mehrheit der abhängig Beschäftigten für ein radikales Projekt der Gesellschaftstransformation gewinnen, werden wir natürlich nur Niederlagen erleiden. Ja, die zwei Fragen, die an mich gingen, zum einen von dir die Frage der produktiven Spaltungen. Natürlich gibt es die. Ich glaube, es ist aber die Frage halt, wie sie sich vollziehen. Und ich glaube, in der Linken haben sie sich halt sehr lange und sehr oft, oder in einer bestimmten Tradition der Linken, als sozusagen Grabenkämpfe und Selbstzerfleischungen irgendwie vollzogen. Und ich glaube, das ist nicht produktiv. Und es widerspricht ja dann eben auch der Vorstellung, dass es innerhalb der Linken eine Vielfalt von verschiedenen Ansätzen gibt und dass die durchaus in einem im Spannungsverhältnis, aber auch in einem produktiven Verhältnis stehen können. Insofern, wenn es sozusagen Spaltungen sind, die konkret einen konkreten Punkt haben oder die sozusagen, wo es um organisatorische Formen geht, die man nicht mehr teilt, dann sollte man natürlich sagen, man macht nicht mehr gemeinsame Arbeit, aber auch dann heißt es sozusagen in einem weiteren Verständnis ja nicht notwendigerweise, dass man sich bekämpft oder gegeneinander arbeitet. Ne? Also das sozusagen auch dieser Begriff Spaltung, den vielleicht ein bisschen weniger hochzuhängen, als es in der Vergangenheit getan wurde, und eher zu gucken, was sind Tendenzen, in welche Richtung gehen gewisse Leute und woran würde man sich denn, wenn überhaupt, spalten. Ne? Also ist es die Auslegung, diese oder jene Auslegung des Marx'schen Werkes oder sind es andere politischere Fragen, womit ich nicht sagen will, dass die Auslegung des Marx'schen Werkes nicht auch politisch ist, aber sozusagen nicht als abstrakte Gegeneinanderstellung von irgendwelchen Formeln oder Interpretationsweisen. Zweiter Punkt, diese Vielfaltsfrage und leichtes Abstraktes, in Bezug auf die Vielfalt zuallererst mal auf die IEL selber und da sozusagen, dass wir, wenn wir wachsen wollen, wenn wir gesellschaftlich radikale Linke organisieren wollen, dass wir da sozial und sozusagen soziale Zusammensetzung vielfältiger werden wollen und damit verschiedene Lebensrealitäten, verschiedene Herkünfte, verschiedene Hintergründe und so sozusagen zusammenführen wollen. Das war jetzt erstmal nicht bezogen auf Blockupy. Und da natürlich auch trotzdem, darüber habe ich jetzt nicht viel geredet, aber natürlich gibt es Punkte, wo man eine inhaltliche Einigung haben muss. Und da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, wo die IEL, glaube ich, eine Einheit hat, zum Verhältnis zum Staat und so weiter und so fort. Aber die Frage, wie kann man das eigentlich auch an Punkten neu denken und was für Herausforderungen sind damit verbunden? Also zum Beispiel die Frage des Internationalismus, was, glaube ich, für ganz viele von uns ein ganz wichtiger Punkt ist, aber was ganz viele Leute von uns unterschiedlich denken. Das heißt, also sozusagen, in welchen Begriffen framet man das? Wie kann man das konkret mit Leben füllen? Ja, also sozusagen, einige sprechen über Imperialismus, andere meinen das ähnlich, sagen aber vielleicht nicht Imperialismus, weil sie aus einer anderen Generation kommen oder. Und dann muss man das zum Beispiel jetzt mit Blick auf das, was in Syrien gerade passiert, in Rojava, das konkret mit Leben füllen. Und dann kann man gucken, wo kommt man auf den gemeinsamen Nenner inhaltlich, erarbeitet man sich da gemeinsame inhaltliche Positionen. Das ist natürlich ein schwieriger Prozess und ist eine Herausforderung, aber ich glaube, eine, die sich lohnt. Kommst du zum Ende? Ja. Und ich würde noch ganz kurz, bezogen auf Blockupy, diese drei Hashtags, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob die gut gewählt sind oder nicht, aber ich finde, Commons, Democracy und Solidarity sind Punkte, die jetzt gerade auch in dem Festival, wenn man konkret in sich in die Arbeitsgruppen zum Beispiel reinbewegt und mit den Leuten aus Griechenland, aus Spanien und so weiter diskutiert und auch Leute, die hier Politik machen, sind es, glaube ich, schon so Querschnittsfragen, die in ganz verschiedenen Kontexten eine große Rolle spielen. Man hätte vielleicht auch andere finden können, aber ich glaube, Demokratiefrage, was heißt Solidarität heute und welche Perspektive auf Aneignung von Gesellschaftlichkeit haben wir eigentlich, das sind schon drei wichtige politische Fragen. Alles klar, wir haben schon einige Sprecher jetzt auf der Liste, die gefragt haben, als allererstes Serge, dann hier links außen und dann hier vorne. Also meine Frage an alle Sprecher eigentlich wäre, dass auf der einen Seite haben wir jetzt irgendwie interessant war in der Diskussion, dass wir auch irgendwie dass Sachen aus der Geschichte irgendwie der Arbeiterbewegung aus der Sowjetunion und so weiter bis ins 19. Jahrhundert besprochen wurden. Und auf der anderen Seite ging es irgendwie um breite Aktionseinheiten. Und ich würde fragen, sind es quasi zwei Pole, die sich gegenüberstehen? Auf der einen Seite, dass sich irgendwie sowas wie eine historische Erfahrung, wie eine bestimmte Bewegung, sei es die Linke, breiter gefasst oder irgendwie die Arbeiterbewegung, im historischen Prozess durchfechtet. Das heißt, bestimmte Antworten findet, auch bestimmte Probleme, die sich historisch stellen und die sich dann in sowas wie, sagen wir, im politischen Programm, in der Parteilinie und so weiter sedimentieren. Und deswegen man sagen könnte, auf der einen Seite irgendwie dieser Pole wäre irgendwie sowas wie theoretische Klarheit, die irgendwie quasi eine Akkumulation wäre von all diesem Wissen. Und auf der anderen Seite eigentlich, dass man das Phänomen hat, wenn man gesellschaftliche Veränderungen irgendwie vollziehen will, dass man dafür möglichst viele Menschen braucht und man erreicht desto mehr Leute, desto eigentlich allgemeiner die Forderungen werden. Und deswegen, und ich meine, vielleicht wäre das ja gerade bei Blogger, also gerade wenn es irgendwie zum Beispiel um die Hashtags geht, die wirklich auf einer Form von einer großen Allgemeinheit sind, auch irgendwie, dass die Demo einen sehr allgemein gefassten Aufruf hatte, in dem es eigentlich sehr wenige bis gar keine konkreten Forderungen gab. Also ist das, könnte man sagen, irgendwie der andere Gegenpol davon, quasi Einheit, Aktionseinheiten herzustellen, die aber gleichzeitig so breit und so allgemein sind, dass sie quasi möglichst viele Leute ansprechen. Und die Frage ist so, wie sind diese beiden Pole, die anscheinend irgendwie für Politik notwendig sind, in welchem Verhältnis stehen die? Sind es Widersprüche oder auf welche Art und Weise werden die vermittelt? Ja, Klaus von Ethikforum, hier aus Frankfurt. Ich habe mehrere Fragen und zwar will ich einfach mal anfangen, ausgehend von der heutigen Situation. Wir haben ja seit 2008, 2009 eine tiefe kapitalistische Krise wieder und wir haben insbesondere in Südeuropa schweren Sozialabbau, schwere Angriffe auf die Lohnabhängigen, schwere Angriffe auf die Studenten und so weiter, auf Rentner. Also es sind schlimme Situationen in Griechenland und in Spanien und in Portugal. Wir müssen auf der anderen Seite sehen, dass in diesen Ländern bisher der Widerstand sich auf der Ebene von Demonstrationen gehalten hat. Das war also, wenn man so sieht, in keinster Weise so wirklich angemessen, diesen wirklichen Angriffen, die stattgefunden haben. Wenn wir jetzt einen Blick zurückwerfen in die 30er Jahre, dort hat es massive Widerstände gegeben, dort hat man ja auch 1929 eine Weltwirtschaftskrise. Der Kapitalismus war dort auch sehr schwer angeschlagen zu dem damaligen Zeitpunkt. Und es gab dann allerdings in den 30er Jahren Massenaufstände. Also in Spanien insbesondere, auch in Frankreich, wo die Kapitalisten, die Unternehmerschaft massiv regelrecht gezittert haben und um ihr Überleben kämpfen mussten. Diese Situation haben wir heute in Südeuropa bisher nicht. Und ich sage mal auch, wir haben das in Deutschland nicht. Wir sehen hier in Deutschland natürlich, ist klar, sind wir in einer sehr relativ privilegierten Situation. Aber wenn man sich das anschaut, die wirtschaftliche Verknüpfung, so ist es nur eine Frage der Zeit, bis das hier auch in Deutschland stärker rüberschwappt. Jetzt stellt sich für mich die Frage, jetzt insbesondere an Paul und an Felix, wie kommt es, dass in Südeuropa bisher relativ wenig passiert ist, also keine Aufstände. Liegt es nicht daran, jetzt auch vielleicht an dem Versagen, was vorhin schon angeklungen ist, der Sozialdemokratie und des Stalinismus? Dann das andere, muss man sich nicht von Seiten einer radikalen oder erneuerten Linken darauf vorbereiten, darauf entsprechend einzugreifen und auch Inhalte in diesen Auseinandersetzungen zu vermitteln? Also beispielsweise solche Fragen, wie könnte ein Selbstverwaltungssystem aussehen? Wenn also die Leute in Spanien oder in Italien keine Antwort wissen auf diese massiven Krisen, dann halten sie sich naturgemäß zurück und sind vielleicht noch nicht bereit, diese Grenzen zu überspringen. Ne? Und da ist es vielleicht auch eine Frage der Linken, diese weitergehenden Ziele hineinzutragen auch. Und vielleicht noch eine Frage, Selbstverwaltungssozialismus habe ich schon erwähnt, aber auch ökologische Kreislaufwirtschaft. Sollte man nicht auch sowas versuchen, in die Gesellschaft reinzutragen, von quasi auch von außen, in diese Kämpfe? Und bedeutet das nicht, auch sich tiefergehend mit solchen durchaus theoretischen Fragen auseinanderzusetzen? Ich habe jetzt insbesondere bei dir, Felix, ich komme sofort zum Ende, letzter Satz, den fleckenfehlerhaften Eindruck, dass ihr das erstmal sagt, wir leben von Tag zu Tag und das wird schon irgendwie kommen. Und deswegen nochmal die Frage dazu. Vielen Dank. Dann war hier vorne noch eine Frage gewesen und dann geben wir die Sprecher weg. Ja, hallo. Ich habe eine Frage in Bezug darauf, inwiefern diese von euch geforderte linke Einheit, die ja sehr unterschiedliche Charaktere hat in Bezug auf eure einzelnen Organisationen oder Parteien, inwiefern die, zu welcher Praxis die kommen soll. Das heißt, welche Bedingungen müssen überhaupt dafür da sein, dass diese Praxis, die ihr mit einer linken Einheit erzeugen wollt, irgendwie fruchtbar ist. Das heißt, inwiefern es eine Praxis geben kann, die tatsächlich zu den von euch genannten Zielen führt. Und was ich gerade in Bezug darauf spannend finde, ist, hier sitzen drei Gruppierungen, die nicht unbedingt zusammenarbeiten und die sich vielleicht auch irgendwie auf eine Art gegenüberstehen. Und meine Frage wäre, wenn es jetzt irgendwie mehrere unterschiedliche linke Einheitsprojekte gibt, wie sollen diese linken Einheitsprojekte zum Ziel führen, wenn sie wenn irgendwie jeder trotzdem etwas anderes macht und auf eine andere Art und Weise daran arbeitet? Das heißt, selbst wenn diese Einheitsprojekte unabhängig voneinander erfolgreich sind, frage ich mich halt, inwiefern das tatsächlich zu einem allgemeinen Ziel, wo ihr euch ja irgendwie auf eine Art vielleicht schon einig seid, was das Ziel sein soll, wie das zu diesem Ziel beitragen soll. Und ich glaube, also so die Frage danach, ob es nicht eigentlich erstmal wichtig wäre, zu klären, wie man zu diesem Ziel kommt und die innerlichen Auseinandersetzungen zu klären, bevor jeder sein eigenes Massenprojekt startet. Okay. Ja, das ist tatsächlich etwas kompliziert und geschichtliche Fragen hier, das können wir gar nicht ausdiskutieren. Ich bin da gerne bereit, mal den ganzen Abend und eine ganze Woche drüber zu diskutieren, das reicht ja gar nicht an, das hat keinen Zweck, dass wir so kleine Sachen da einzuwerfen, die dann irgendwie so dann scheinbar alles klären. Ich möchte doch mal zu der Praxis was sagen. Also ich bin der Meinung, die MLBD hat sehr gründlich ausgewertet. Auch die Praxis der alten kommunistischen Bewegung, dass es sich sehr schnell zum Beispiel spalten lassen, auch von der sozialdemokratischen Arbeit, der Weimarer Republik, zum Beispiel durch eigene Gewerkschaften und so weiter. Und ich finde, wir haben dann den Schluss daraus gezogen, unserer Partei, dass wir eigentlich ablehnen, in eigenen Organisationen zu arbeiten, sondern wir sind zum Beispiel für die Überparteilichkeit in den Gewerkschaften, obwohl wir dort ausgeschlossen werden. Das ist wieder eine andere Frage, das hat was mit dem KPD zu tun, wo also die KPD und alle Nachfolgeorganisationen verboten sind. Das trifft heute eigentlich nur noch auf die MLBD zu, weil die anderen sich alle schön angepasst haben und sich da untergeordnet haben. Und die zweite Frage, in der Frauenbewegung ist das so, wir fördern ja einen Prozess der frauenpolitischen Bewegung. Wir sind auch aktiv dabei, die Weltfrauenkonferenz zu organisieren. Die findet das zweite Mal in Lekar statt, das erste Mal war Venezuela. Wir sind aktiv in der Umweltbewegung. Wir haben auch überall in der parlamentarischen Bewegung verzichten auf eigene Kandidaturen und sind in Wahlbündnissen drin. Das geht von ehemaligen Grünen bis Linksparteimitgliedern, DKP-Mitgliedern. In der Umweltarbeit, wir haben zum Beispiel jetzt ein umweltpolitisches Forum gegründet in Gelsenkirchen mit neuen Parteien von den Piraten über die DKP, die Linkspartei, über die Umweltgewerkschaft, MLBD, Frauenorganisationen und Umweltinitiativen. Da sind wir der Meinung, da brauchen wir Prinzipien dafür. Was sind das für Prinzipien für diese Zusammenarbeit? Das erste Mal, die Arbeit auf gleicher Augenhöhe, darf keine Partei dominieren. Es ist wichtig, dass man eine vernünftige demokratische Streitkultur hat. dass man auch gegenseitigen Respekt aufbringt zwischen den Organisationen und sich nicht in erster Linie danach definiert, wie man sich unterscheidet, sondern wo man sich einig ist. Und dann stellt man interessanterweise fest, dass man sich in sehr viel mehr Fragen einig ist, als man sich streitet. Man hat aber in erster Linie auf die 20% rum, die man sich nicht einig ist. Was ist bei der antifaschistischen Sache so und so weiter. Und das hat sich in der letzten Zeit auch gut entwickelt. Ne? Wir marschieren wahrscheinlich alle für Rojava. Da sind wir uns alle einig. Ne? Die FDP ist auch da führend international tätig, zu helfen, dass die Kurden also in einer bestimmten Isolierung der internationalen revolutionären Bewegung rauskommt. Wir haben da auch einen Pakt mit den vier Parteien, der PKK, BMI, mit der ICOR und auch mit anderen revolutionären Organisationen weltweit und organisiert das auch. Aber das ist natürlich eine Sache, wo man erstmal Prinzipien braucht, wie arbeitet man zusammen? Und meine kommunalpolitische Ebene vertritt meinen Standpunkt, dass man Personenbündnisse macht und keine Parteienbündnisse. Da kann jede Person rein, da muss man sich nicht extra mit irgendwelchen Parteien einigen werden. Und dann einigt man sich auf der Grundlage bestimmter Prinzipien, welche Politik im Parlament gemacht wird. Und unsere Abgeordneten, die wir da haben, die halten sich nach dem, was in den Bündnissen festgelegt wird. Also ich finde eigentlich, dass wir eine sehr konkrete Politik machen zur Einheit. Wir haben auch die Montagsdemonstrationsbewegung bundesweit aufgebaut, erstmals zu Rojava, zu Kosovo damals, in den Krieg, und dann später auch gegen Hartz IV. Das ist immer noch so, dass da jeden Montag bundesweit 3.000 bis 7.000 Leute auf die Straße gehen, die heute auch in Regime sind. Das ist auch eine Art Einheitsbewegung, da kann jeder zum offenen Mikrofon sprechen, da finden demokratische Diskussionen jede Woche statt auf der Straße. Und das ist eine ganz wichtige Plattform, in der man zusammenarbeitet auf bestimmten Grundlagen. Und das ist der Weg, den man heute gehen kann. Ich halte aber nichts davon, wenn man immer nur die zum Beispiel Bloco bei oder jetzt zum Beispiel Spanien und Griechenland. Bitte was dazu sagen, was ist denn als effektiv erreicht worden? Also, dass das in Riesa gegründet ist und bestimmt Wahlerfolg hat, das gab es doch schon öfters. Linke Bündnisse, die Volksfronten, die man in Lateinamerika kennt, die zum Teil 30-40% haben, die sind alle wieder verschwunden. Der Fujimori hat in einem Handstreich hat er die alle liquidiert und hat die ganze Bewegung zerschlagen. Die haben doch keine gesellschaftsverändernde Bedeutung bekommen. Ich weiß nicht, wie so ein Riesa entwickeln wird, das wird sich noch zeigen. Es ist ja auch eine ICO-Organisation beteiligt in Servisa. Ne? Und ich bin immer der Meinung, dass man taktische Erfolge nicht überbewerten darf, sondern dass man eigentlich immer klar haben muss, dass unser Kampf um Reformen, den wir heute führen, als Schule des Klassenkampfs, als Schule der Vorbereitung der Revolution geführt werden muss. Und das ist für mich der entscheidende Maßstab, ob man da weiterkommt oder nicht. Und nicht, ob man bestimmte Parteien wie Podemos oder Syriza bestimmte taktische Wahlerfolge haben. Das ist für mich eigentlich nicht kein hauptsächliches Kriterium der Wahrheit. Vielen Dank. Ja, also es ist klar, dass wir mit der MLPD durchaus zusammenarbeiten können in einer Reihe von konkreten Kämpfen, die es gibt. Also ich nenne jetzt nur mal den GDL-Streik, wo wir selbstverständlich mit Ihnen gemeinsam die Streikenden unterstützen. Vorher war es Hartz IV und der Kampf gegen Hartz IV, oder ich nenne das TTIP. Auch im TTIP-Bereich gibt es relativ große Gemeinsamkeiten. Aber das sind natürlich Gemeinsamkeiten in einer Situation der gesellschaftlichen Defensive. Die Linke ist in Deutschland und in der Tendenz ja auch weltweit mit natürlich erheblichen Unterschieden massiv in der Defensive. Unser Punkt ist ja, wie kommen wir aus der Defensive raus? Und wie können wir das Problem der Skepsis, also der gescheiterten Sozialismusmodelle und so, wie können wir das überwinden? Weil wenn man keinen klaren Leitstern hat, dann weiß man ja auch nicht, wohin man gehen will. Ne? Und das ist der entscheidende Punkt. Und von da gilt es im Sinne von Rosa Luxemburg, eine grundlegende Selbstkritik der sozialistischen, klassischen sozialistischen Bewegung zu üben. Also wir müssen die Erfahrungen, die in der Sowjetunion, in anderen Ländern gemacht worden sind, wirklich systematisch analysieren und daraus unsere Konsequenzen ziehen. Und zwar Konsequenzen im Sinne des emanzipatorischen Projektes der Transformation des Kapitalismus in eine humanere Gesellschaft, die wir im Regelfall ja historisch betrachtet Sozialismus nennen. Aber wir können auch über den Begriff diskutieren, vielleicht ist er ja diskreditiert. Und in diesem Zusammenhang ist es so, dass die Frage der Aufarbeitung der Geschichte natürlich eine ganz zentrale Rolle spielt. Also wir müssen selbstverständlich zumindest in Grundpunkten zu einer Einigkeit gelangen, angesichts dessen, was in den vergangenen 100 bis 150 Jahren passiert ist. Weil, also es ist ein Punkt angesprochen worden, der ja auch in diesem Dreiklang von Blockupy drin ist und der für mich extrem wichtig ist, die Frage der Demokratie. Demokratie meine ich jetzt nicht im Sinne von Stimmzettel. Demokratie, wo man mal irgendein Abstimmungsblatt in die Urne schmeißt, ne? Urne heißt das Ding bezeichnenderweise, sondern entscheidend ist die Frage der Partizipation, der konkreten Ermächtigung möglichst vieler Menschen, ihre Geschichte in die eigenen Hände zu nehmen. Das ist eigentlich, was man unter Demokratie versteht. Das ist ein ganz zentraler Punkt und da müssen wir eben diskutieren, wie es zu diesen fürchterlichen Bürokratisierungsprozessen in Osteuropa und China und so weiter gekommen ist und was die Lehren von uns daraus sind. Kommst du weiter? Ja, und es gibt ein berühmtes Sprichwort von, glaube ich, einem amerikanischen Philosophen, der heißt, diejenigen, die die Geschichte vergessen, sind gezwungen, sie zu wiederholen. Ich hoffe nicht, dass das ein Fanal für uns ist. Ja, daran anknüpfen vielleicht, also ich finde das auch immer wichtig und total sinnvoll, sich vergangene Erfahrungen anzugucken, total. Ich würde aber so ein bezogen auf die Frage, die, glaube ich, von Platypus kam, da halt würde ich ein anderes Politikverständnis ansetzen. Ich glaube, es macht halt keinen Sinn, oder ich glaube, es ist eine falsche Annahme, dass man erst ganz viele Dinge klären kann, die sozusagen in der linken Geschichte falsch gelaufen sind. Und wenn man die alle geklärt hat, dann geht's los. Ich glaube, das funktioniert nicht. Sondern man muss diese Dinge halt ausprobieren. Und das heißt, man muss sich ins Handgemenge werfen und man muss ganz viele von diesen Fragen im Konkreten beantworten oder auch nicht und auch daran scheitern, dass man sie beantwortet. Aber das ist halt keine abstrakte Frage, sondern das muss ich halt probieren. Und das ist das, was ich gerade in Südeuropa, weil es angesprochen wurde, spannend finde. Nicht in dem Sinne, dass man jetzt hergeht und sagt, das ist, was da passiert, ist der Leitstern. Und da gibt es irgendwie unkritische und Anhimmelungen und die machen alles richtig. Aber unter ganz anderen Bedingungen als in den 30er Jahren, nämlich nach 30 Jahren Offensive des Neoliberalismus, es ist sozusagen das erste Mal, nicht das allererste Mal, aber sozusagen es ist ein entscheidender Punkt, wo mal wieder was auftaucht, was irgendwie die Idee einer anderen Gesellschaft irgendwie mal wieder möglich machen, denkbar machen lässt in einem europäischen Kontext. Ne? Und da würde ich sagen, es gibt da durchaus auch Aufstände, also ich würde 2008, was in Athen passiert ist und in vielen anderen Städten in Griechenland, durchaus in den Kampfzyklus mit reinnehmen und sagen, das, was heute an Selbstorganisierung passiert in Griechenland und an Widerstand gegen Troika-Politik hat ganz viel mit dem zu tun, was 2008 auf den Straßen passiert ist. Und da hätte ich insgesamt halt eine bisschen optimistischere Einschätzung, als da geäußert wurde. Da findet sehr wohl Selbstverwaltung statt, da gibt es sozusagen Strukturen, die sich rausbilden mit allen Schwächen, mit allen Problemen in der Situation, wo es erstmal ums Überleben geht, bei ganz vielen Leuten. Trotzdem sind die jetzt aus der deutschen Perspektive, glaube ich, in vielen Punkten sehr, sehr interessante Phänomene und sehr, sehr spannende Genossen und Genossinnen, mit denen man sich auseinandersetzen kann und muss. Letzter Punkt, und von dem man auch was lernen kann, bezogen auf die Schwäche der Linken, und das fand ich, zieht sich auch so ein bisschen durch, wurde am Donnerstag von Lucinas strategischen Optimismus genannt, was ich einen guten Punkt finde in der Situation, in der sozusagen es erstmals wieder Widerstand gibt und sozusagen für viele von uns Jüngeren, nach einer relativ langen Periode auch, wo nicht so viel passiert ist, was so Hoffnung gegeben hat, kann man sich durchaus darauf einlassen und sagen, hier, da ist sozusagen was spannend ist und was einem auch irgendwie eine Kraft gibt für die Kämpfe, die man hier führen muss. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man auch sozusagen eine Selbstermächtigung darin hat, als Linke. War hier als allererstes hier in der Mitte Jim. Ja, Felix, ich wollte dich nochmal versuchen, dazu zu drängen, doch was dazu zu sagen, was ihr eigentlich wollt. Also, hast ein bisschen zwei Sachen gesagt. Erstens, Schluss mit Troika. Das ist ein Ziel, gut, das kann man verfolgen und so weiter, ist auch wahrscheinlich richtig, aber ich vermute, es gibt irgendwie noch mehr, was ihr eigentlich wollt. Das zweite war, es kann aus diesem Bündnis etwas Neues entstehen und da werden wir dann sehen, was es ist, hoffentlich etwas Gutes. Also es gibt da so einen großen Glücksfaktor irgendwie, so einen großen Faktor, den man so der dem überlässt, was halt so passiert. Ich fürchte, man überlässt im Endeffekt ein Kapital und zwar, und deswegen finde ich es doch wichtig, über Geschichte zu reden, aus Ignoranz gegenüber der Geschichte von ähnlichen Bewegungen, ähnlichen Parteien, die entstanden sind. Also es gibt die Grünen, es gibt die Sozialdemokratie, die ja auch nicht immer so weit von der Bewegung weg war, wie sie heute ist. Man muss sich fragen, was, warum aus diesen Parteien, die auch Bewegungsparteien waren, geworden ist. Erstens, zweitens gibt es also diese ganzen neuen Experimente oder Sachen, wo man guckt, was entsteht, sind alles eben keine neuen Sachen, würde ich sagen. Auch diese ganze kooperativen Bewegung, die jetzt wieder gefeiert wird, hatte man alles schon mehrmals, ist alles gescheitert. Man muss sich fragen, warum ist es gescheitert, anstatt es jetzt als neu nochmal zu verkaufen und wieder dem Glück bzw. Kapital zu überlassen und gegen die gleiche Wand zu laufen. Die Frage ist nochmal, was sind die Ziele? Ist es vielleicht doch Sozialismus und ihr wollt es einfach nur so genau sagen, aber eigentlich steuert man schon drauf zu? Also, ja, vielleicht kann es dazu noch sein. Jetzt da vorne und dann hier. Doch, ich habe sie jetzt. Ja, hallo. Meine Frage ist, ich habe zwei Sachen gehört, nämlich einmal von Paul, dass es darum ging, müsste das Klassenbewusstsein zu heben, und dann von Stefan, dass das Proletariat nicht verschwunden sei. Nun hat 1923 Georg Lukács ein Werk geschrieben, Geschichte und Klassenbewusstsein, und Lukács war nicht nur der Philosoph der Oktoberrevolution, sondern er war auch ein bedeutender Einfluss für die kritische Theorie und für die Neue Linke. Und er spricht von Klasse an sich und Klasse für sich. Klasse an sich, wie sie konstituiert wird durch das Kapitalverhältnis, und für sich, wie diese Klasse ihre eigene, möglicherweise revolutionäre Stellung in diesem Prozess selbst erkennt. Und deshalb hätte ich einmal die Frage, Lukács formuliert dieses Klassenmuster als eine Einsicht in die Geschichte. Laut den Erkenntnissen, die Marx hatte, kann es dieses Bewusstsein von der Geschichte geben ohne eine Klasse. Was hieße das? Vielleicht die Frage an Felix. Und was hieße die Klasse, der eben scheinbar jeglicher Mangel dieses geschichtlichen Bewusstseins ein hauptsächliches Merkmal ist? Und um das nochmal abschließend dann auch zu fragen, Felix hat gesagt, wir müssen was Neues ausprobieren, weil man natürlich nicht 100 Jahre alte Konzepte 1:1 übertragen kann. Das finde ich völlig richtig. Die Frage ist aber doch auch, wie erkennt man das Neue, wenn eben das immer Alte sich doch auch schnell als das Neue darstellt? Und zum Zeitpunkt, wir haben nicht vorher alle Zeit, alles auszudiskutieren. Das stimmt, aber ich frage mich auch, ob wir die Zeit haben, alles auszuprobieren, bis wir dann irgendwann mal was richtig haben, auch bis die Zeit nicht davonläuft. Ich weiß, es gab jetzt sehr viele Leute, die noch was sagen wollten, es haben sich aber auch sehr viele gemeldet. Ich bitte jetzt bitte um Ruhe, und hier vorne war noch eine Nachfrage, die sich schon lange gemeldet hat. Und danach kommen wir zu Ihnen. Sorry, Jesus. Ja, ich bin Arbeiterin, ich komme von Busch-Rexroth, bin dort im Betriebsrat und Leiterin der Vertrauensleute, also der gewerkschaftlichen Arbeit dort. Und mich interessiert diese Diskussion hier sehr, weil wir tatsächlich auch in der Arbeiterbewegung, in der Studentenbewegung, Umweltbewegung, Frauenbewegung tatsächlich hier große Feinde haben und wo wir uns einfach auch überlegen müssen, wie schaffen wir das hier, eine überlegene Kraft herzustellen, um eben hier auch diese gegnerischen Leute, wo für mich besteht die Daten, dass es inzwischen eine alleinherrschende Schicht vom Finanz- und Großkapital gibt, die hier wirklich sich die ganze Gesellschaft hier untergeordnet haben und hier Arbeiter und Erde ausbeuten und ausrauben, damit ja ihre Profite stimmen. Also das ist so mein Anliegen, warum ich mich hier auch engagiere. Und ich fand jetzt nochmal für die Einheit der Linken und der kämpferischen Kräfte. Also einmal finde ich nochmal wichtig, dass sich der Kampf, also die Einheit bezieht auf den Kampf. Also wir müssen diskutieren, aber es muss sich darauf beziehen, was können wir hier uns gegenseitig für Klarheit schaffen, da muss man auch gegeneinander zuhören und so weiter, und dass man hier wirklich auch praktisch was erreicht, das finde ich einfach wichtig. Das zweite ist, dass man sich hier unbedingt wehren muss gegen antikommunistische Ausgrenzung. Also ich bin in der Gewerkschaft, in der IG Metall, und ich bin allein deswegen, weil ich nicht das richtige Parteibuch in der Tasche habe, wurde der Antrag gestellt, dass ich ausgeschlossen werde. Das ist einfach, da gibt es Unvereinbarkeitsbeschlüsse. Die IG Metall ist noch die einzigste Gewerkschaft, die das hat, gegen die MLPD. Und ja, ich sag mal ganz kurz noch fertig. Und ich meine einfach, dass das nicht richtig ist, dass man hier aus antikommunistischen Motiven, mir wurde keine Gewerkschaftsfeindlichkeit vorgeworfen, können Sie gar nicht, weil ich da schon jahrzehntelang positiv arbeite, aber dass wir uns da als Linke auch sozusagen dagegen wehren, dass sich hier Leute, dass Leute ausgegrenzt werden. Und das andere, dass wenn wir Einheiten machen, das wollte ich euch auch fragen, wie ihr dazu steht, in Bündnissen, dass ich auch der Auffassung bin, dass dann auch die Identität der Einzelnen bestanden bleiben muss. Also dass man auch seine Fahne, seine Zeitung, sein Buch und so weiter da auch zeigen darf. Und nicht oft heißt es, war auf einer Blockupy-Demo, da wurde dann gesagt, ja, du kannst gerne mitmachen, aber bitte keine Parteifahne. Ja, aber woher sollen die Leute wissen, dass es hier so eine Einheit gibt, wenn die Leute sich gar nicht zu erkennen geben und manche sind eben, also da, das finde ich auch noch ein wichtiges Prinzip. Danke. Hier in der Mitte hat sich schon lange jemand gemeldet, dann geben wir uns nochmal ans Podium weiter. Darf ich auch was sagen? Ja, natürlich, aber wir müssen auch. Nach meiner Auffassung wird die Frage der Vielfalt und der Pluralität die gesamte linke Bewegung in den nächsten Jahren beschäftigen. Aber es gibt sehr viele unterschiedliche Meinungen über die Pluralität. Ich habe vor Jahren in der Philosophie verfolgt, es gibt zum Beispiel in der Vielfalt, es wird behauptet, es gibt eine Wahrheit oder mehrere Wahrheiten. Jetzt mal eine Frage an den Redner, Sie müssen die Vielfalt und Pluralität philosophisch begründen. Warum brauchen wir eine Pluralität, wenn das notwendig ist? Wenn Sie jetzt ablehnen, dass es nur eine Wahrheit gibt oder alle Wahrheiten Gleichberechtigung haben, wenn diese beiden Auffassungen abgelehnt werden, dann müssen Sie Ihre eigene Meinung dazu sagen. Das ist eine. Jetzt zu dem Felix. Meine Frage eher an Felix, weil er seine Aussage an mich, an Aussage von Bernstein erinnert. Bernstein hat gesagt, Ziel ist nichts, Bewegung ist alles. Aber wir haben schon gesehen, was daraus geworden ist. Ohne Ziele können keine richtigen Mittel auch entwickelt werden. Also ohne Ziele können Bewegungen zu ihrem eigenen Ziel kommen. Deswegen meine Frage an Felix. Wenn jemand eine Philosophie ablehnt, muss er sich mit schlechtesten Philosophie sich zufrieden geben. Das ist eine Aussage an meine Empfehlung an Felix, dass sie mit den philosophischen Fragen auseinandersetzt. Okay. Vielen Dank. Dann gebe ich jetzt nochmal ans Publikum zur Antwort. Ja, ans Publikum. Ich wollte noch mal was sagen zu der Frage, was eigentlich jetzt die Aufgabe ist im Kampf um die Einheit der Linken. Also erst einmal finde ich ganz wichtig, dass man tatsächlich um ein Ziel streitet und sich einfach um ein Ziel vereinheitlicht. Und dann auch, kann man auch eine Einheit herstellen, wenn man sich über ein Ziel einig ist. Und das Problem, das wir miteinander haben, dass wir unterschiedliche Auffassungen von Sozialismus haben. Das ist offensichtlich. Und auch, trotzdem haben wir Einheit in verschiedenen konkreten Fragen und den konkreten Fragen sind zusammenarbeiten und sollten auch hier nicht mit der Trotzki ist er dann auch wieder in der kommunistischen Partei eingetreten, nachdem er vor der Kirche war und auch mit gespalten hat. Das hat er dann auch eingesehen, dass in bestimmten Situationen das wieder richtig war, zusammenzugehen. Vielleicht kommt es auch nochmal, aber ich finde es erstmal wichtig, dass man zunächst erstmal sich über das Ziel einig ist und über dieses Ziel, da muss dann auch gestritten werden. Wir befinden uns in einer nicht-revolutionären Situation, und zwar weltweit. Ja? Und es hat etwas damit zu tun, wie vorhin ein Redner richtig gesagt hat, dass das Klassenbewusstsein mit der Realität nicht übereinstimmt. Das hat erstens mal objektiv was damit zu tun, dass die Realitäten sehr kompliziert geworden sind. Der Lenin hat das Klassenbewusstsein noch definiert durch drei Punkte. Da sagte er, die Arbeiter müssen begreifen, dass sie einer Klasse von Kapitalisten gegenüberstehen. Sie müssen begreifen, dass sie selbst eine Klasse sind. Und sie müssen drittens begreifen, dass sie, wenn sie etwas ändern wollen, Einfluss auf die Staatsangelegenheiten nehmen müssen. Das war noch relativ einfach. Heute müssen die Leute begreifen, dass der Kampf um die Befreiung der Frau Bestandteil des Klassenkampfs, der sozialen Befreiung ist. Heute müssen sie begreifen, die Erfahrungen der sozialistischen Länder verarbeiten. Sie müssen den Antikommunismus durchschauen. Ein Arbeiter, der den Antikommunismus nicht durchschaut, wird niemals den Sozialismus eintreten. Da gibt es ungeheure Vorbehalte in der Arbeiterbewegung, die sagen, die wissen überhaupt, wenn man Umfragen hört, sagen heute 75%, sie können sich schon irgendeinen Sozialismus vorstellen. Aber in der Praxis ist es entscheidend, in der Praxis haben sie keine Klarheit, wie man da hinkommen soll. Also hier gibt es schon ein Bedürfnis nach einer anderen Gesellschaft, aber man muss darum streiten und das ist sehr wichtig. Und der letzte Punkt, dann ist es auch wichtig, dass man heute den Kampf um die Arbeit, um die soziale Befreiung mit dem Kampf der Umweltfrage verbinden muss. Keine Arbeiterbewegung, die heute nicht den Schutz der natürlichen Umwelt zum festen Bestandteil des Klassenkampfs macht und des Klassenbewusstseins, die wird scheitern. Und insofern hat sich die Frage des Klassenbewusstseins erweitert. Wir müssen heute höhere Anforderungen stellen, um Klassenbewusstsein zu schaffen. Und Klassenbewusstsein schafft sich am besten in Verbindung mit der Praxis. Da gebe ich dir recht, nicht erst Theorie, dann Praxis, sondern die Theorie und Praxis als dialektische Einheit. Wir müssen in der Praxis zusammenarbeiten, das ist auch die Grundidee der ICOR, praktisch zusammenarbeiten, wo wir uns einig sind und diskutieren, wo wir uns nicht einig sind. Und nicht erst Theorie und dann Praxis. Das führt zu überhaupt nichts. Es gibt Gruppen, die gibt es jetzt seit 1968, Hauptseite Theorie, die diskutieren immer noch. Auf was sind schon gestorben? Ich meine, die nächsten werden bald sterben. Da wird nichts mehr draus. Ja? Und wann wollen die denn ihre Partei gründen? Die sind doch alle schon 75, diese Leute. Ja, und das andere ist, wir müssen in der Praxis auch lernen, was ist denn Theorie? Theorie ist Verallgemeinerung der Erfahrungen. Wir müssen auch lernen, mit Hilfe der dialektischen Methode, die uns der Marxismus geschaffen hat, auch Erfahrungen zu erfassen, zu verallgemeinern, durch Schlussfolgerungen daraus zu ziehen und darüber müssen wir diskutieren. Also das sind hohe Anforderungen heute und ich glaube, dass diese hohen Anforderungen erstmal erkannt werden können und da kann man nicht seitwärts ausbüchsen und sagen, Hauptsache wir können uns das selbst verwirklichen. Ich glaube, dass das einfach etwas den Anspruch runterschraubt, den du hast an die revolutionären Potenziale und dadurch macht man sich einfach mal schlecht. Die Büsche, man fühlt sich wohl, ohne sich zu überlegen, wie können wir diesen Saftladen beseitigen und also eine Gesellschaft, die frei ist von Ausbeutung und Unterdrückung, von Ausbeutung von Natur und Gesellschaft, von Ausbeutung der Frauen, wie können wir das erreichen? Das ist für mich das oberste Ziel bei der Vereinigung und nicht, ob ich mich dabei wohlfühle oder nicht. Wohlfühle habe ich mich in den letzten 45 Jahren durchaus nicht jederzeit. Bei meinen 6 Entlassungen nicht, bei meinem Gewerkschaftsausschluss nicht, bei den Prozessen, die ich vorher noch auch nicht. Das Wohlsein ist die zweite Frage. Das erste ist, was ist richtig und da muss ich dafür kämpfen. Also erstens, was hier unsere Kollegin gesagt hat, selbstverständlich ist eine Sauerei, wenn du aufgrund deiner Position aus der Gewerkschaft ausgeschlossen wirst. Also selbstverständlich müssen sich Linke mit allen Linken solidarisieren, wenn sie von der Gewerkschaftsbürokratie bedroht sind, ganz klar. Punkt 2, ich glaube, Stefan, du machst es dir zu einfach mit dem Antikommunismus. Ich glaube, wir müssen eine radikale Kritik dessen, was die in Anführungszeichen sozialistischen Regime angerichtet haben, durchführen. Weil viele Menschen und werden mit einem gewissen Recht sagen, wenn das Sozialismus war, dann wollen wir keinen. Und ich finde, das ist korrekt. So, das heißt, die entscheidende Frage für ein sozialistisches Projekt sind tatsächlich die drei Punkte, die du aufgeführt hast. Das ist ganz klar. Das ist die Frage der Democracy, ist die Frage der Arbeiterdemokratie, also einer massiven Vertiefung demokratischer Prozesse im Hinblick auf das, was in der bürgerlichen Gesellschaft üblich ist. Und es geht nicht nur um Naturschutz. Das ist ein grundlegender Fehler. Es geht heute um die grundlegende Kritik des Lebens- und Konsumsmodells, was wir hier haben. Denn dieses ist nicht verallgemeinerbar. Die Erde geht unter, wenn wir dieses Modell noch ein, zwei Generationen fortführen. Das muss klar sein. Und zur philosophischen Frage von unserem türkischen Freund, linker Pluralismus. Linker Pluralismus ist deswegen notwendig, Erstens, weil die Frage, was richtig und was falsch ist, in sehr vielen Fällen nur durch einen Erfahrungsprozess herausgekriegt werden kann. Sonst kommen wir dazu, dass irgendein Zentralbüro oder Komitee oder ein Diktator dann festlegt, das ist der richtige Weg, und dann landen wir genau beim Stalinismus. Das ist genau das Problem. Das können wir nicht akzeptieren. Deswegen ist klar, wir leben in einer Gesellschaft, wo die Konkurrenz alle gesellschaftlichen Beziehungen durchwebt. Und wir wollen eine Gesellschaft, in der das Prinzip der Solidarität das grundlegende Prinzip, die grundlegende Regulierung der Verhältnisse zwischen den Menschen ist. Solidarität, die dritte Stufe, wenn man so will, der französischen Revolution, ist sozusagen das, was wir wollen. Ob das dann Sozialismus heißt oder ähnliches, darüber können wir lange diskutieren. Aber Grundprinzip Solidarität, das nehme ich da auch, das ist richtig bei Blockupy, diesen Aspekt sozusagen rauszubringen. Aber natürlich bedeutet Solidarität, dass wir jeden Tag auch genau entscheiden müssen, wie das umgebrochen wird, wie das runtergebrochen wird auf die konkreten Verhältnisse. Es genügt nicht, einfach das Banner Solidarität hochzuhalten und dann nicht sagen zu können, ja, was machen wir jetzt konkret mit Griechenland, mit Spanien und so weiter, mit der Krise der EU. All das sind Dinge, die wir entsprechend diskutieren müssen, aber genau unter diesem Leitstern. Dankeschön. Da kann ich gleich anknüpfen. Ich war mir jetzt bei den Rückfragen teilweise ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob ich jetzt als IL gefragt werde oder als Blockupy. Also wenn zum Beispiel die Frage No Troika... Ich werde als IL gefragt. Okay. Genau, weil ich finde, also bei Blockupy sozusagen zu sagen, naja, sozusagen, da gibt es keine Forderung, da gibt es keine, sozusagen nur Bewegung, da gibt es keine Ziele. Ich glaube, du hast jetzt in der Art, wie du die drei Punkte interpretiert hast, ja schon total viel genannt, was auf dem Tisch liegt. Und wenn man sich das Wochenende anschaut, was hier diskutiert wird, dann steckt da ja ganz viel drin. An konkreten Punkten, wo wir sagen, dieses Krisenregime wollen wir nicht und wir wollen eine grundlegend andere Politik in diesem Europa. So, also das ist so ein, finde ich, ist den Vorwurf muss sich Blockupy nicht anziehen. Bezogen auf die IL würde ich sagen, naja, ist so ein grundlegend, wir sind eine linksradikale Gruppe und wir wollen, dass der ganze Scheiß aufhört. Und sozusagen, das haben wir gemeinsam mit ganz vielen anderen, ja? Also wir können auch anders reden, es geht ums Ganze sozusagen, aber naja, genau, und die Frage, was das dann heißt, sozusagen, das muss man halt in den Kämpfen entscheiden und das muss man gucken, ne? Und das ist sozusagen die Frage, rede ich über eine konkrete Basisinitiative wie Kotti und Co., dann geht es um ganz konkrete Ziele, das sind aber dann, wo wir drinnen stecken und wo wir Politik mit anderen Leuten machen, so, und dann sind es ganz konkrete Abwehrkämpfe, wo es darum geht, Dinge zu erhalten, irgendwelche sozialen Rechte zu erkämpfen und so weiter und so fort. Wir sind aber keine parteipolitische Organisation, die sich hinstellt und wir sagen, wir haben die und die Forderungen als sozusagen Parteiprogramm und dann, wenn das verwirklicht wird, dann, weiß ich nicht, kommt der Sozialismus oder so. So funktioniert das ja nicht, sondern das Verständnis ist sozusagen, es gibt Kämpfe on the ground und wenn sozusagen diese Selbstorganisierung nicht stattfindet, wenn das, die Selbstemanzipation nicht stattfindet, dann brauchen wir auch keine abstrakten Forderungen stellen. So. Und das zumal in der Situation einer gesellschaftlichen Marginalisierung der Linken und der radikalen Linken in Deutschland, wo die Forderungen, also sozusagen kann ich ja tausend Forderungen aufstellen, können alle total richtig sein, aber es ändert nichts. Und 0,0, das ist auch, glaube ich, ohne dass jetzt jemand hier von der Linkspartei sitzt, ich glaube, es ist ein zentrales politisches Problem, bei aller Sympathie sozusagen, ein zentrales politisches Problem, mit dem die Linke gerade zu kämpfen hat, dass sie total gute Forderungen aufstellt, die total gut ausgearbeitet alles sind, aber sozusagen sie keine gesellschaftliche Situation erzeugen kann, in der linke und linksradikale Politik sozusagen für breite gesellschaftliche Schichten eine Option ist. Und zwar, das kann man sich sowohl mit Blick auf die Wahlurne fragen, als auch mit Blick auf konkrete Praxen der Selbstorganisierung. So. Und das schaffst du nicht durch Forderungen, sondern das schaffst du, indem du kämpfst und indem du organisierst. Alles klar. Dann machen wir jetzt noch eine weitere Fragerunde. Es gab anfangs einige Fragen. Aus Berlin! Bitte, wir müssen heute auf 5 Uhr los. Ja, okay, dann hier die Frage aus Berlin. Ja. Und danach die Frau da vorne. Erstmal vielen Dank, dass wir sprechen. Grüße an alle. Wir waren schon auch bei Blockupy. Wir waren schon bei der Geschichte gewesen. Die wiederholt sich für uns alle, das merken wir. Und wir sind bei basisdemokratischen Themen, ja, und wir sind beim Sozialismus, der gut ist, den wir global brauchen. Meine Frage ist, wie wollen wir basisdemokratische oder soziale Projekte Sachen durchdrücken in einer Welt, die global vom Kapitalismus gesteuert ist? Weil wir haben nicht die Macht, wir können hier diskutieren, währenddessen haben wir Krieg in der Ukraine. Überall ist Krieg. Die NATO steht gerade mit 60.000 Mann an der Grenze zu Russland. Wir stehen vor dem Dritten Weltkrieg. Und wir diskutieren über politische Themen und politische Konflikte, was ändern, obwohl oben schon die Verbrecher sitzen und alles gegen Ukraine. Wir können es so nicht aufhören. Es ist die Banken, das wissen wir, der Kapitalismus, der die ganze Welt beherrscht. Keiner redet über Fukushima. Der Planet verseucht. In der Dritten Welt, ich kenne nur eine Welt. Die Frage ist, welche Lösung haben wir? Welche Lösung haben wir aktuell, wenn wir die Realität mal betrachten, weil wir dürfen das nicht beiseite schieben? Ja, wir stehen hier bei Ludwig Wammer der EZB vorhin, weil wir wissen, da ist das Problem global. In Europa fängt es an. Wir leben im Konstrukt der Vereinigten Staaten von Europa. Mit dem Konstrukt der EZB, die quasi Politik so denkt und auch Europa beherrscht. Dasselbe sehen wir in Amerika, Kapitalismus und Menschenstaaten. Die Menschen dort können nicht auf die Straße gehen. Aber was können wir hier für uns? Ich meine, ihr lebt in Frankfurt, wir sind extra aus Berlin hier. Ich meine, wir dürfen nicht die Augen zuhalten und die Ohren zuhalten, wenn wir sehen, was gerade aktuell passiert. Meine Frage wäre, wie können wir wirklich aktiv das verändern? Weil wir können sozial, ja, wir können die Welt so verändern sozial, weil wir wollen auch jedem Menschen helfen. Also müssen wir einstehen, weil... Der Punkt ist angekommen, vielen Dank. Hey Leute, wir müssen gemeinsam zusammen die Welt retten. Jede Tag sterben Menschen. Ja, vielen Dank für den Dank. Und jetzt noch eine weitere Frage in die Form. Ja. Bitte, also generell, es wäre nett, wenn... Und ich habe eine Frage an den Veranstalter, an Herr Typo. Ich habe auf der Internetseite gelesen, dass ihr die Frage stellt nach der Existenzberechtigung der Linken. Warum gibt es die Linke? Und dann gibt ihr die Antwort, das ist genau wie mit dem Schnabeltier. Das Schnabeltier gibt es und die Linke gibt es auch. Das steht auf eurer Webseite. Und ich finde, wenn jemand so eine Frage stellt, warum nach der Existenzberechtigung der Linken, das ist kein Linker, weil ein Linker weiß, warum es die gibt. Ganz kurz zur Klärung, da steht nicht, die Existenzberechtigung der Linken ist in Frage gestellt, sondern nee, da steht nicht, die Linke wie das Schnabeltier haben die gleiche Existenzberechtigung. Das genau, ist der Ordner. Genau. Das hast du ja jetzt wiederholt, ja? Warum frage ich? Ich frage mich nicht als, wenn ich kein Link, wenn, als Linker frage ich mich, warum gibt es dich eigentlich? Frag ich nicht. Ich weiß, warum es mich gibt, ja? Ich weiß, warum ich links bin. Und jemand, der so eine Frage stellt, ist nicht links. Moment mal. Jetzt möchte ich noch mal weiterreden. Und jetzt, wenn jemand sagt, die Linke, das ist genau wie das Schnabeltier. Wir waren ja Darf ich mal zu Ende reden? Wenn jemand sagt, das ist genau wie mit dem Schnabeltier, dann sehe ich doch, das ist ein Hohn, ja? Weil ihr habt das sogar auf eurer Logo mit euch rum, ihr heißt so, das ist ein Hohn auf die Linke. Wir sind heute, die Linke ist heute konfrontiert damit, mit NGOs, die sich zum Ziel gesetzt haben, den Widerstand im Sinne der Herrschenden umzulenken. Und da frage ich euch, woher kommt ihr eigentlich? Ihr habt das auf der ganzen Welt. Ja? Seid ihr jetzt auf einmal die kommunistische Internationale aus Amerika oder was ist das? Vielleicht darauf antworten, wir sammeln noch mal weiter Fragen. Ja. Pink an der Wand und danach aber. Ich bin seit, muss ich jetzt sagen, seit 3 Jahren Vertrauensmann. Ich bin seit 10 Jahren an einem Arbeitsplatz, habe da angefangen als Leiharbeiter. 5,5 Jahre Leiharbeit, da durfte ich nicht kandidieren als Vertrauensmann. Es war weder gewünscht noch vorgesehen noch sonst irgendwie. Gibt zwar keine Grundsätze, wo steht, dass Leiharbeit nicht kandidiert und ist aber so. Dann haben wir eine Arbeit angefangen, erstmal in der Abteilung. Dann war die Abteilung so toll, zum einen in der Produktion und zum anderen natürlich auch im Zusammenhalt, dass es viel zu gut war, hat uns zerstreut im ganzen Werk, ging die Arbeit im ganzen Werk weiter. Und zwar die Arbeit in erster Linie, die Spaltung zwischen Leiharbeiter und Festangestellten aufzuheben. Das Gefühl, dass Leiharbeiter was anderes sind als Festangestellte, es wurde von uns beeinflusst insoweit, dass es von in der Produktion über 60% Leiharbeit heute auf 120% gesunken ist. Das haben wir erreicht, also von wegen, dass man nichts erreichen kann, von wegen, wir wollen die Welt retten oder so weiter. Es gibt eine Möglichkeit, wir müssen aber langfristig denken. Ich bin aber auch seit 10 Jahren Moderator in der Montagsdemo hier, und zwar die Montagsdemo gegen die Hartz-Gesetze. Gerade eben ist eine Frau aufgestanden und ich habe ganz viele Stimmen gehört. Wenn wir uns gegenseitig respektieren wollen, wenn wir anständig miteinander umgehen wollen, dann lassen wir solche Ausdrücke. Auf der Montagsdemo haben wir einen Grundsatz. Es gibt verschiedene Meinungen. Mit diesen Meinungen setzen wir uns auseinander, weil sie existieren. Außer Faschismus natürlich. Mit sowas setzen wir uns nicht auseinander. Faschismus sind aber nicht irgendwelche Jugendliche, sondern Faschisten sind Leute, die eine organisierte Arbeit zur Aufrechterhaltung oder zur Erlangung der Gewaltherrschaft haben. Und nicht irgendwelche verirrte Leute. Mit denen setzen wir uns gerne auseinander, weil die können wir gewinnen für uns. Wenn wir uns aber nicht an solche einfache Regeln halten, dann können wir gar nichts erreichen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir solche Prinzipien haben. Wir lassen uns ausreden, wir schreien anständig miteinander, wir greifen uns nicht gegenseitig an, beleidigen uns nicht, wir kritisieren uns und lernen daraus. Ich will zu einer Sache noch ganz kurz, und zwar die Sache vorher, das Klassenbewusstsein war noch nie so niedrig wie heute. Ich sage ganz einfach, ich erlebte so, das Klassenbewusstsein war noch nie so hoch wie heute. Der Widerstand gegen das Klassenbewusstsein war noch nie so doll organisiert wie heute. Okay, dann wir müssen aufpassen, Frage und ich hatte mich schon am Anfang gemeldet. Ich wollte eigentlich sagen, dass ihr macht einen Fehler bei eurer Fragestellung. Ihr probiert irgendwie eine Einheit zu finden oder diskutiert darüber, ob es die überhaupt geben muss. Und die Aussage ist, das ist doch eine falsche Frage. Man muss doch erstmal wissen, über was ist man sich denn eigentlich einig? Wo will man Einigkeit haben? Man muss die Sachen diskutieren. Das ist doch erstmal die Aussage. Dann ist eure ganze Veranstaltung völlig überflüssig. Diskutiert doch mal darüber, worüber ihr euch einigen wollt und nicht darüber, ob man sich einigen will. Das ist eigentlich dieses Plakat an die andere Seite. Oder zwei Seiten. Das ist ein prima Beispiel dafür, was ich eigentlich daran kritisieren will. Ja gut. Die Aussage ist, warum nicht einfach miteinander? Ja, wie denn miteinander? Ich will nicht mit irgendwelchen SPDlern auf irgendeine Demo gehen. Ich muss erstmal mit denen einig sein in der Sache, wofür man überhaupt demonstriert. Man muss doch, die Einigkeit braucht doch einen Inhalt und nicht einfach nur Einigkeit. Deswegen, meine Aussage sollte sein, wenn ihr Einigkeit haben wollt, dann diskutiert über die Themen, in denen ihr Einigkeit haben wollt und nicht darüber, ob man überhaupt Einigkeit haben will oder wie man das haben kann oder was auch immer. Okay. Dann, ich meine, vielleicht sammeln wir noch eine Frage hier vorne und Jesche hinter dir. Und dann würde ich... Ja, also meine Frage richtet sich auch an Platypus. Ich wollte zuerst sagen, dass es ja sehr bedauerlich ist, der Gegenstand sitzt nicht noch auf dem Podium. Nun erübrigt sich das mit dem letzten Redebeitrag. Danke sozusagen für diese Geschichtsstunde, die Spätgeborenen wie ich. Wir konnten das nicht erleben, wie es war in der Post-68er Linke. Eine Fragestellung so abstrakt, wie in diesem Rahmen sinnlos zu diskutieren, was dann dazu führt, man hat so eine Mischung aus marxistisch-leninistischen Kalendersprüchen, dialektischen Knittelreihen, Leuten, die völlig in der Computer sind und so eingestreut zwei, drei vernünftige Redebeiträge, wo man denkt, das könnten anscheinende Diskussionen um linke Strategien und Positionen sein. Was ist deine Frage? Meine Frage ist erstens, an welchem Parteitag ist die Sowjetunion noch nicht mehr sozialistisch gewesen? Und die zweite ist, im Sinne der ersten Hälfte eurer Slogan und im Sinne des Marx-Zitats, die Toten lassen wie ein Alp auf den lebenden Geschlechtern, wann lasst ihr die Toten endlich ruhen? Danke sehr. Okay, ich werde jetzt ganz kurz antworten auf die Einwürfe. Also wir stellen die Existenzberechtigung der Linken nicht in Frage. Wir sind selbst Linke. Unser Spruch, und deswegen habe ich das am Anfang gesagt, heißt, die Linke ist tot, lang lebe die Linke. Wir glauben nicht, also wir wollen die Linke nicht tot machen, sondern wir glauben, dass sie im Moment tot ist. So. Und unser Ziel ist es, diese Linke wieder zu beleben und zu einem zukünftigen Projekt der marxistischen Linken beizutragen. Ja, dann vereinigt sie doch endlich mal und diskutiert die Sachen aus. Aber ich meine, wir sitzen hier und hier gibt es eine Länge. Ja, aber worüber ihr diskutiert, ist total hirnrissig. Ja. Okay, ich glaube, wir werden... Ich finde diese Diskussion ziemlich interessant. Ich bin das überhaupt nicht gewöhnt, in dieser Art und Weise zu diskutieren mit viel zu Studenten, aber mit so viel durcheinander, weil einfach, bin eigentlich in der Arbeiterbewegung tätig und dann trifft man sich eigentlich, weil man ein praktisches Problem lösen will und darüber diskutiert man und dann braucht man nicht so, um die Sachen rumzureden. Also, das andere ist allerdings, ich bin nicht der Auffassung, dass die Linke tot ist und dass sie jemals tot war. Solange es Unterdrückte auf dieser Erde gibt, wird es Linke und wird es Menschen geben, die dagegen aufstehen. Sie müssen. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Arbeiterklasse eine führende Rolle hat, weil sie einfach auch aufgrund ihrer Produktionsbedingungen, vor allem in der modernen Industrieproduktion, das betrifft vor allem das heute international organisierte Industrieproletariat, immer noch am meisten in der Lage ist, die Wahrheit, sich zu organisieren. Ich erfahre zum Beispiel in meiner Funktion als internationaler Hauptkoordinator in vielen Ländern und wir haben auch viele Betriebe besucht. Mir fällt auf, dass zum Beispiel der Honda-Arbeiter in Delhi sich nicht wenig unterscheidet vom Klassenbewusstsein von Opel-Arbeiter in Bochum oder von Daimler in Stuttgart, weil die ganz ähnliche Erfahrungen machen. Und das ist ganz wichtig, dass ähnliche Erfahrungen durch die Internationalisierung der Produktion auch dazu sorgen können, dass die Leute auch eine bestimmte Spaltung überwinden. Wir haben es ja heute mit noch mehr Spaltungen zu tun wie früher. Früher war die Arbeiterklasse untereinander gespalten, in Arbeiterbetrieben und haben dann praktisch Gewerkschaften gegründet, um die Spaltung zu überwinden. Heute müssen wir internationale Organisationen gründen, um auch eine internationale Spaltung zu überwinden. Heute ist zum Beispiel der Automobilarbeiter in Indien oder in China, der arbeitet für 400-500 Euro, der hier muss den müssen sie 3000 geben. Was machen sie? Sie schließen Opel Bochum und bauen in Russland ein Werk auf und bauen in Indien noch eins auf und bauen in den Philippinen eins aus. Und das ist eine internationale Spaltung. Das ist eine höhere Anforderung ans Klassenbewusstsein. Und da muss ich heute anders arbeiten wie früher. Aber ich muss die Erfahrungen, die gemacht wurden, mit der Gewerkschaftsgründung, mit der Gewerkschaftsbewegung aus der Vergangenheit zugrunde legen, um auch für die Zukunft auch neue Antworten zu geben. Also das kann man nicht gegenüberstellen, lass die Toten ruhen, das werde ich schon gleich gar nicht machen. Ich komme aus einer alten revolutionären Familie, meine Urgroßmutter ist 1895 in die SPD, revolutionäre SPD eingetreten, hat 1916 zusammen mit dem Liebknecht den Spartakusbund gegründet, hat die KPD 1918 gegründet, die haben 12 Jahre illegal gearbeitet, mein Großvater wurde im KZ dafür umgebracht. Ich bin ganz dagegen, dass diese Toten ruhen. Das muss uns ewig in Meinung bleiben, dass viele Leute sehr mutig für den Kampf und den Freiern. Ich will gar nicht so überheblich zu sagen, dass lasst die Toten ruhen, ihr würdet hier alle nicht sitzen, wenn es die sozialistische Sowjetunion noch nicht gegeben hätte, die das mit dem Faschismus niedergekämpft hat, mit Millionen von Kunden. Ich bin der Meinung, mehr Respekt auch vor unseren Fehlern. Die haben vielleicht Fehler gemacht und am Ende können wir daraus lernen. Aber als erste Ding ist für mich der Respekt für die ersten Anfänge des sozialistischen Aufbaus, für die Anfänge der Arbeiterbewegung. Wir müssen erst einmal das zugrunde legen und darauf aufbauen, neue Schlüsse ziehen, die der heutigen Gesellschaft entsprechen. Und unsere Meinung ist nicht, dass man einfach nicht dogmatisch sein darf. Wir haben eine andere Situation heute, wie die Weimarer-Republik. Wir haben eine andere Situation im Sozialismus. Es wird auch künftig ein sozialistisches Land geben, wie in der Sowjetunion, wo aus der Armut, aus der Unständigkeit, aus dem Sozialismus aufgebaut wird. Wir haben heute ganz andere Voraussetzungen. So viele Länder gibt es auch kaum noch. Ja, die sind alle viel, viel, viel weiter. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass man einfach noch in die Zukunft gucken muss. Und man muss diskutieren. Und diskutieren heißt für mich voneinander lernen. Das ist das Erste. Voneinander lernen, zweitens bereit sein, miteinander zu kämpfen und drittens dann auch sich konsequent an das zu halten. Und dafür, das finde ich eigentlich, dass wir das noch lernen müssen. Ich fand es trotzdem wunderbar heute und ich bedanke mich auch für die Einladung, weil ich habe es aber so nett gemacht. Ja, vielen Dank. Dann, ja, warum gibt es eine Linke? Ich denke, die Antwort darauf ist relativ einfach. Die Linke sind diejenigen Menschen, die alle Formen von Ausbeutung und Unterdrückung bekämpfen. Das ist der entscheidende Punkt. Und dass der Kapitalismus ein unterdrückerisches und ausbeutendes Regime ist, also ich glaube, das kann man, wer mit offenen Augen durch die Welt geht, überhaupt nicht bestreiten. Also das ist ziemlich eindeutig. Da gibt es, glaube ich, auch hier jedenfalls auf dem Podium keinerlei Meinungsverschiedenheit. Der andere, übrigens, ich wollte noch einschieben zum Thema Leiharbeit. Also das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt der Spaltung der Arbeitenden durch das Kapital, das ist ganz klar. Und unsere Forderung gegen Leiharbeit muss heißen, Leiharbeit verbieten. Das darf es einfach nicht geben. Und da muss eine Bewegung aufgebaut werden, die eben entsprechend Druck macht, dass so eine Sache durchkommt. Und da kann ich mir ja durchaus vorstellen, dass auch viele linke Sozialdemokraten damit machen. Also das Parteibuch spielt bei dieser Frage unter Umständen überhaupt keine Rolle, sondern da muss man eben mit entsprechender Überzeugungsarbeit dafür sorgen, dass eine möglichst große Anzahl von Menschen sich gegen diese Sauerei kapitalistischer Prominenz wendet. Zum letzten Punkt, der da genannt worden ist hier von den Berlinern. Natürlich ist es so, dass der Kapitalismus den Krieg im Grunde in sich trägt, wie bestimmte Wolken den Regen. Das sollten wir uns immer klar machen. Also wenn bestimmte Verhältnisse nicht durch ökonomischen Zwang durchgesetzt werden, dann werden sie unter Umständen durch den Zwang der Waffen durchgesetzt. Mit dem muss man immer wieder rechnen. Aber daraus zu folgern, wir haben keine Chance, wir können sie im Grunde eh lassen oder ähnliches, das halte ich für grundfalsch. Also entscheidend ist, wir haben keine Garantie, dass wir siegen werden. Es ist durchaus der Spruch von Rosa Luxemburg nach wie vor gültig, Sozialismus oder Barbarei. Also entweder wir schaffen es, eine andere, eine solidarische Gesellschaft aufzubauen, oder die Zukunft der Menschheit, das zeichnet sich ja schon sehr deutlich ab, angesichts der ökologischen Krise, aber auch angesichts der ökonomischen Verhältnisse, wird äußerst düster sein, wenn sie überhaupt überlebt. Also das muss man realistischerweise auch sehen. Eine kurze Runde noch. Nein, es wurde nicht so wirklich eine Frage an mich gestellt und mir fällt auch nicht mehr so wirklich was ein. Ich bin nicht so völlig pessimistisch, was die Zukunft der Linken angeht. Ich glaube, man muss halt irgendwie versuchen, Dinge zu tun und dann macht man vielleicht Fehler. Das kann durchaus sein, aber die Garantie gibt es nicht und dann. Ja, probieren und aber anders probieren vielleicht als in der Vergangenheit. Ja. Okay, dann jetzt vielleicht noch abschließende Fragen und dann würden wir. Ich würde gerne mal was ändern von jedem von euch hier. Okay. Auf welchem Niveau? Auf welchem Niveau quälen wir hier alle rum? Auf welchem Niveau quälen wir alle hier rum? Das ist ja auch her, die Veranstaltung. Ich bedanke mich auf jeden Fall beim Publikum, auch für die zeitweise sehr interessanten Fragen und wünsche euch noch einen sehr schönen Abend und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.